Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Tobi? Ja. Hast du eigentlich schon mal die Homepage von deinem Namenskollegen gefunden? Ja. Vor allem, es war mal meine Domain und ich habe gedacht, ich brauche sie nicht. Er braucht sie. Tobias Stefan oder was? Ja. Wehe, jetzt gibt hier einer www.tobias-stefan.de ein. Und wenn, kein Kommentar. Ich schweige wie ein Grab. Ja, jetzt, ich höre sie alle im Hintergrund schon tippen. Blöd, Mann. Das ist jetzt echt bitter, oder? Es erstaunt mich eigentlich, dass es noch keiner sonst bemerkt hat. Ich kann ja nichts dafür, Mann. Ups. Jetzt ist es raus. Ich hab mich nur ein bisschen verändert und ich habe mich in die Piratenpartei eingeschlichen. Kommentar meiner Frau, Idiot. Wer? Du, dass du die Domain wieder freigegeben hast. Ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass ausgerechnet der sich meine Domain krallt. Das war ja nicht mehr deine Domain. Guten Abend. Meine Frau ist noch wegen Kommunalpolitik unterwegs, die kommt ein bisschen später. Also wenn man so eine Domain hat, dann gibt man die doch nicht mehr her. Ja, man lernt dann dazu. Es ist jetzt so 10, 15 Jahre her. Ja, doch irgendwie so Ende der 90er hatte ich die. Meine Domain war jahrelang bei irgendeinem Elektriker und irgendwann hat er sie zufällig mal freigelassen und jetzt habe ich sie doch. Es lebe der Elektriker. Sehr nett von ihm. Oder er lebt eben nicht mehr. Das Problem ist, der ist ungefähr so alt wie ich, der Kollege. Und ich glaube, ich weiß nicht. Also zur Risikogruppe der Übergewichtigen gehören wir beide. Mal gucken, wer zuerst den Herzinfarkt hat. Ja, also nur weil er dir die Haare jetzt ein bisschen wuscheliger gemacht hast und eine andere Brille aufsetzt. Ihr seid so böse. Ich sehe, ihr arbeitet hochgradig sachlich. Ja, ja. Das muss ich nicht schämen. Wir lassen es zu, wenn jemand eine zweite Parteimitgliedschaft hat. Wir haben No Fu-Week. Das heißt, man wird hier auch nicht gemobbt. Das ist schön. Ich habe von heute nämlich die Schnauze sowas von voll. Sammy, du weißt ja nicht, warum ich gemobbt werde. Du wirst doch garantiert nicht gemobbt. Doch, brutalst. Hier. Ja. Jeder, wie er es verdient hat. Ich versorge, du solltest ganz ruhig sein. Ich habe dir heute einen Twitter geschickt, das weißt du. Nein? Ach so, doch, gleich. Was verdränge ich? Bah, wo ich schäm dich. Nee, keine Ahnung. Kann sein, dass du mir geschickt hast, aber ich bekomme so viele Nachrichten. Ja. Du hattest wieder irgendeinen so einen Link auf Twitter losgelassen, der sich um dieses tolle Buch drehte. Und das fand ich dann nicht so richtig prickelnd. Ich habe dann immer versucht, den Leuten klarzumachen, dass sie das doch mal einfach lassen sollten. Das ist kein tolles Buch. Da wärst du die erste Person, die das behauptet. Ironie kriegt man im Mumble nicht mit, ich weiß. Darum ging es jetzt auch gerade gar nicht. 59 Beiträge zu Thema Klick mich? Also ihr seid doch wahnsinnig. Völlig beknackt. Nein, nicht. Das ist ein Lehrbuchbeispiel für scheiß PR. Nein, das ist ein Lehrbuch, das ist ein Lehrbeispiel für ich soll nur schreiben, wenn ich was zu sagen habe. Sehr richtig. Das allerdings stimmt. Das ist auch ein Lehrbeispiel dafür, dass wir die Vorstände nicht unbegrenzt vergrößern sollten. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir nicht Parteisachen und Privatsachen miteinander vermengen sollten. Es sei denn, man möchte überhaupt erst einen Vertrag bekommen und dass das Buch verlegt wird und eine Menge Kohle dafür passieren. Ich muss jetzt mal einmal was dazu sagen mit diesem Privat- und Bufo. Ich habe da jetzt gerade auf der SG-Liste auch noch mal was zugeschrieben. Nummer 1. Julia Schramm hat Politologie studiert. Sie ist Mitglied des Bundesvorstands und ich habe sie bereits im Mai gefragt, wie denn die Strategie im September, Oktober, das Buch herauskommt, aussehen wird, weil ihr nachvollziehbar mit Sicherheit vorgeworfen wird, sie würde damit Ideale der Piratenpartei unberührt lassen. Ich drück's jetzt mal, versuche es mal neutral auszudrücken. Da kam Wischiwaschi zurück, irgendwie so Sprüche wie, da deal ich irgendwas mit meinem Verleger aus und wenn da wirklich Abmahnungen kommen, dann wird das Geld, was mir dann zuteil wird, würde ich der Partei spenden. Das ist, tut mir leid, Blödsinn. Das ist Bullshit und die hat nicht überlegt. Das, was jetzt passiert ist, das war ein Eigentor und das war eine Vorlage für so ziemlich jeden, der sagt, da kann ich jetzt mal sowohl der Person Julia Schramm als auch der Piratenpartei so richtig eins auswischen. Aber Tobi, das ist doch kein Grund, dass andere jetzt schreiben über Parteiausschlussverfahren und solche Sachen. Das ist Blödsinn. Nein, da hast du recht, das ist Blödsinn. Aber das habe ich ja versucht, auch auf der Mailingliste hier, auf der NRW-Liste, dann auch immer irgendwie zu kappen. Aber habe den Leuten geschrieben, das hat hier nichts zu suchen. Das hat aber offensichtlich nicht genützt, wie du weißt, wie das immer, ich merke es ja nun auch langsam, immer wenn ich versuche, liebevoll und freundlich zu intervenieren, dann habe ich das Gefühl, die Leute legen es so richtig los. Also in Zukunft werde ich das auch lassen. Es ist nur einfach so, dass Julia Schramm dieses Buch als Privatperson herausgegeben hat. Dass das natürlich Wellen schlägt, weil sie eben doch zusätzlich noch was anderes ist, ist klar. Die ganze Geschichte ist so, es ist ein Buch, über das zu reden sich eigentlich überhaupt nicht lohnt. Es ist eine, im Grunde genommen hat sie sich selbst damit als Schriftstellerin einen Tiefschlag versetzt. Das ist alles ihre Sache. Wir könnten das im Prinzip mal locker ignorieren, denn sie schadet der Piratenpartei nicht, sie hat nur sich selbst geschadet. Und deswegen denke ich, sollten wir mal alle ganz schön die Klappe halten. Nee, das Ignorieren sehe ich falsch. Das sehe ich also. Sie hat mit der Veröffentlichung dieses Buches und mit der Akzeptanz der Reaktion des Verlags auf illegale Downloads, das war alles vorhersehbar, eine Botschaft versendet. Und das, da kannst du das drehen und wenden, wie du willst. Ich habe keinen einzigen Artikel gefunden, in dem nicht das Wort die Piratin oder die das Bundesvorstandsmitglied oder ähnliches aufgetaucht ist. Und die Leute, die mir einen davon erzählen, dass die Medien dumm sind und dass sie das auch trennen müssen, die haben einen an der Klatsche, weil A, die Medien müssen das nicht trennen und B, ich würde es auch nicht trennen, weil ich in dem Moment eine Person von öffentlichem Interesse bin und da muss ich mir sehr wohl überlegen, was ich in der Öffentlichkeit absondere und was nicht. Mir geht es jetzt auch nicht um den Inhalt des Buches, mir geht es nur um die Botschaft, die sie loslässt, wenn sie einmal auf Twitter sagt, pass mal auf, scheiß Musiker, deine Musik kaufe ich nicht, mach eine Webseite mit Download und ein PayPal-Angebot, dann zahle ich dir vielleicht was. Und auf der anderen Seite einen fetten Vorschuss kriegt, der durchaus gerechtfertigt sein mag. Das ist, wenn sie da gut gehandelt hat, ist das ihr Recht. Aber was illegale Downloads etc. angeht, sowohl das, was wir als Piraten fordern, völlig außer Acht lässt, als auch völlig außer Acht lässt, dass sie selbst über Twitter eine ganz andere Meinung hat. Aber du hast selbst vorhin gesagt, dass sie mit Wischiwaschi geantwortet hat und völlig unüberlegt. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte. Das zieht sich durchs Buch und das zieht sich durch die ganze Geschichte drumherum. Also was erwarten wir? Wie gut muss man denn bitte verhandeln können, um einen Vorschuss von 100.000 Euro zum Beispiel zu bekommen? Ich kenne ein bisschen von der Verlagsbranche und was da gezahlt wird. Das ist jetzt keine Bestseller-Autorin, die jetzt schon einige Sachen in die Charts gebracht hat. Also das hat eine Person, Julia Schramm, würde sowas nicht bekommen. Ein Vorstandsmitglied vielleicht schon. Das ist ja auch nicht belegt. Und dieses Geld, dieses Gerücht, dass es das Geld gibt, also meines Wissens nach ist es nicht belegt. Ich weiß auch nicht mal, woher diese Zahl überhaupt kommt. Also aus der FAZ und von ihr unwidersprochen, beziehungsweise, sie hat es nicht dementiert. Nein, nur weil man es nicht dementiert, also ich will Julia da gar nichts unterstellen, nicht nur reine Theoretisiererei. Nur weil man es nicht dementiert, muss es ja nicht trotzdem richtig sein. Ja, aber jetzt macht ihr den gleichen Fehler, den alle machen, die auch mit dieser Scheißdiskussion auf der SG-Presseliste angefangen haben, die dann einen Unterschied machen auf einmal zwischen Dropbox und irgendeinem Torrent-System. Ihr fangt jetzt an, euch an Kleinigkeiten hochzuhängen. Ihr müsst mal das Gesamtbild sehen und die Botschaft, die vermittelt wird und wie es rüberkommt. Ich habe ja nur was gesagt zu dieser Zahl, weil die nicht belegt ist, mehr nicht. Also ich persönlich mag mich mit diesem, ich habe mich bisher noch gar nicht dazu geäußert und ich finde das auch sehr müßig und ich denke, ich habe jetzt auch die Mailingliste nicht verfolgen können, was alle gesagt haben, aber denkt doch nicht jemand drüber nach, da eine Pressemitteilung zu rauszugeben, oder? Nein, aber was ich kritisiert habe auf der SG-Liste, also hier habe ich es eigentlich erstmal nur zur Info geschrieben und auf der SG-Liste habe ich kritisiert, dass das alles vorhersehbar war, dass sie als Mitglied des Bundesvorstands das auch hätte vorhersehen müssen und dass man sich vorab hätte Gedanken dazu machen können, wie kann man das jetzt ins Positive umdrehen, was mit Sicherheit als Negatives kommen wird. Es ist aber nichts passiert. Also das ist Decke über den Kopf ziehen und den Shitstorm abwarten. Man hätte im Vorfeld, hätte man zum Beispiel publizieren können, Achtung, ich habe mit dem Verlag das und das ausgehandelt bezüglich illegaler Downloads. Oder man hätte vorab sie als Person eine Mitteilung herausgeben können. Die Piratenpartei hätte als politische Partei, die ja offensichtlich dieses klassische, nicht das Bezahlsystem, sondern die daraus folgenden Konsequenzen bei illegalen Kopien kritisiert und deshalb ein neues Urheberrecht haben möchte, hätte da im Vorfeld agieren können. Was jetzt passiert ist, ist, dass das ganze schöne Ding, was wir zum Urheberrecht gehabt haben in den letzten 3 Monaten, das ist jetzt mit den Füßen getreten worden und die Hälfte der Arbeit war umsonst. Ach, die meisten Kommentare gehen eindeutig gegen Julia und ich habe bisher noch nicht gesehen, was mit Urheberrecht, Piratenpartei und so wirklich schlimm wäre. Ich denke mal, wenn wir schon über hätte reden sollen, dann hätten wir, als wir wussten, dass Julia dieses Buch veröffentlicht, das wussten wir im Vorfeld, sie nicht wählen dürfen und damit ist die Sache eigentlich vorbei, denn das haben wir getan und Schluss aus. Nein, das haben wir nicht gemacht, das hast du vielleicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe gewählt und ich habe Julia Schramm ganz bestimmt nicht gewählt. Ja, okay, ich habe es auch nicht gemacht. Ich auch nicht, aber wir meine ich mit die Mehrheit. Ja, dann habe ich aber dennoch ein Recht, das zu kritisieren, was ich immer schon kritisiert habe und was auch mit einem Grund war, warum ich sie nicht gewählt habe. Genau, gut, aber das müssen wir jetzt nicht mehr aufdröseln, einzeln, wer hat sie gewählt, wer nicht. Die Mehrheit hat sie gewählt und damit sind wir alle irgendwo so ein bisschen in der Pflicht. Und müssen sehen, dass wir den Shitstorm in irgendeiner Form aushalten. Ich sehe nur nicht ein, dass der Shitstorm von Piraten auch noch angeheizt wird durch Links auf Twitter, die dann genau diese ganz, ganz hässlichen Sachen, und da sind wirklich hässliche Sachen unter der Gürtellinie dabei, die dir dann auch noch twittern und so verbreiten oder über die Mailingliste schicken, einen Pass gegen Julia. Also das sind so Sachen, die finde ich dann nicht mehr komisch. Also sippenhaft möchte ich nicht. Bist du ja auch nicht. Ja, also darf ich weiter meine Kritik äußern. Ich weiß, wie du heißt, aber den Socken musst du dir bitte nicht anziehen. Naja, wenn du heißt, wir haben sie gewählt und deshalb halten wir jetzt mal alle die Schnauze, um es mal direkter auszudrücken. Nee, eben nicht. Also mag sein, dass es eine Mehrheit gewählt hat, wobei diese Mehrheit ja auch eher eine Zwangsmehrheit war. Dank Vergrößerung des Vorstands und dass wir zwangsweise diese Masse an Bundesvorständen wählen mussten. Das hilft uns aber irgendwie auch nicht weiter, oder? Nee. Also ganz ehrlich, die Wahl ist gewesen. Ich war nicht da, deswegen ich habe gar nicht gewählt. Und die Wahl ist so gefallen, wie sie gefallen ist. Das heißt, aus Parteisicht, es war alles auf dem Tisch. Es war klar, dass sie bei Random House ist. Es war klar, dass sie einen großen Vorschuss bekommen hat. Das hat sie alles auf dem Parteitag gesagt. Das habe ich im Stream selber gehört. Und da kann man ihr nicht ans Zeug flicken. Das war alles vorher klar. Und wenn die Partei das so akzeptiert und sie wählt, dann ist das so. Und da müssen wir einfach dann die demokratische Entscheidung hinnehmen. Fertig. Vorschlag, das Ganze einfach nochmal weiter diskutieren einer anderen Situation, aber nicht bis die Sitzung zu Ende ist. Die Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit wie heute Abend. Vielleicht sollte jemand die Sitzung dann offiziell beginnen. Ich schneide den Anfang raus. Ah, oh, Zensur. Naja, warum keine sowieso Sitzung? Nicht. Ja, das stimmt, das erzähle ich öfter. Ich kenne dich. Ich werde schon wieder von Bernd gemobbt. Ganz dumme Frage. Die Öffentlichkeitsarbeit ist in diesem Fall ja wohl eigentlich betroffen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, wir sind indirekt betroffen, ja. Dadurch. Als ich es veröffentlicht habe, ging es mir erstmal nur um die Info, Achtung, das Buch ist erschienen, Achtung, diese Reaktion hat es jetzt gegeben. Und daraus hat sich dann halt auch eine Diskussion entwickelt. Ich finde einfach nur furchtbar. Klar, Öffentlichkeitsarbeit ist alles richtig, aber wir haben wirklich viel wichtigere Dinge als, dieses dämliche Buch. Und deswegen nervt mich diese Diskussion, was ich heute auf Twitter gesehen habe, hat mich einfach nur genervt. Verständlich. Ja, und mich nervt Julia Schramm. Das ist nun mal so. Jeden nervt was anderes. Ja, jeder darf von Julia genervt sein, aber das hilft ja nichts. Trotzdem ist es letztendlich, wenn, dann eine Sache für die SG-Presse, das Bundespresse. Es hat mit uns nicht wirklich was zu tun, oder zumindest nicht direkt. Das wird anders, wenn Julia nach NRW zurückkommt und hier auf die Liste will oder so. Dann haben wir da was anderes zu tun. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht weiß? Ja, es gibt einige, die überlegen, ob sie in NRW kandidieren. Wir haben ja auch so einen eklatanten Mangel an guten Kandidaten. Haha. Und überhaupt einen Mangel an Kandidaten. Haha, jawohl. Da haben wir wieder die Geschichte wie mit der Aufstellungsversammlung für den auf dem Landesparteitag. Mit 181 Kandidaten waren das doch, oder nicht? Über 200 erstmal. Ich glaube, diesmal werden wir das deutlich übertreffen. Da habe ich mal eine Frage, und zwar an Tobi. Ihr hattet geschrieben, ihr möchtet bitte so früh wie möglich mit den Kandidatenporträts im Podcast anfangen. Wollt ihr dann tatsächlich, wenn sich da 200 Leute melden, wollt ihr dann tatsächlich 200 Podcasts machen? Nur mal so eine dumme Frage. Also meine Antwort ist da kurz. Da hat Bernd den Hut auf, weil ich betroffen bin. Ach so, ja, dann das Gleiche an Bernd. Ja. Ich habe da jetzt eben kurz eine Frage und eine Bitte, weil das jetzt wirklich Thema auf der AGWA ist. Wollen wir dann nicht eine ordentliche Sitzung machen und das als Punkt mit aufnehmen? Bitte. Bitte. Uwe? Ja. Da Radbert nicht da ist, schreibe ich. Und wenn keiner was dagegen hat, machst du die Leitung? Können wir so machen. Ich würde wahrscheinlich gleich trotzdem dann bitten, dass ein anderer zwischendrin mal weiterführt, weil ich wahrscheinlich so ein Telefonat nochmal von einer Viertelstunde ungefähr gleich mit drin habe. Aber da bin ich quasi jetzt selber nicht der Auslöser. Also da wäre ich dann kurzfristig gegebenenfalls weg. Aber sonst würde ich es gerne so machen. Können wir so machen. Dann kopiere ich dich jetzt mal kurz runter hier in das Protokoll-Ding. Und würde dann die Sitzung für heute Abend eröffnen um 21.27 Uhr. Protokoll gerne, wer halt drauf schaut, auch dann noch mit ergänzen und gegebenenfalls mit protokollieren. Genauso einfach eintragen oben in die Anwesenheitsliste, beziehungsweise die Leute, die vorher abgesagt haben, vielleicht rüber kopieren unter diesem Punkt entschuldigt. Dann hätten wir Genehmigung der Tagesordnung. Hat jemand was dagegen, beziehungsweise Ergänzung zu dem, was jetzt steht? Kann mich jemand als Gast eintragen, bitte? Ich kann das im Moment nicht, weil das Pad mir immer wegrutscht. Gut. Dann würde ich weitergehen und fragen Genehmigung des letzten Protokolls. Ich habe jetzt den Link hier nicht zum Posten. Es ist also das gewesen vom 11.09. Wenn da niemand was dagegen hat, dann würde ich da jetzt auch drüber gehen und sagen, dann ist das Protokoll vom 11.09. der letzten Sitzung genehmigt. Mitgliederzu- und Abgänge hatten wir beim letzten Mal jemanden, der da war. Der ist auch, soweit ich es gesehen habe, heute da. Das ist der Patrick Schiffer aus Düsseldorf. vielleicht stellst du dich kurz vor, denn der Patrick hatte vor, hier mitzuarbeiten. Ja, also bin schon eine Weile irgendwie aktiv in der Piratenpartei, jetzt seit ein paar Monaten, bin im März eingetreten, kurz vor dem Wahlkampf, und habe da aktiv mitgemischt, bin vor allem auf europäischer Ebene dann eingestiegen, mache Koordination in der PPEU, bin mit in der Redaktion von der Pirate Times internationalen Newsletter. Und mache in Düsseldorf auch relativ viel. Bin Screendesigner, freiberuflicher, Grafik, Video und Redaktion. Und denke mal, dass ich mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen seit 10 Jahren irgendwie im Freiberufler hier auch ein bisschen was helfen kann. So, und freue mich einfach, euch kennenzulernen. Ja, also ich kenne den Pack jetzt auch seit ein paar Monaten. Freue mich super, dass er mitmachen will. Gibt's Fragen von jemandem dazu? Dann würde ich einfach mal rumfragen, hat jemand was dagegen, dass der Patrick dann bei uns mitmacht? Auch nicht, dann herzlich willkommen in der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe auch schon ganz viele Ideen, wo die Mitarbeit sehr dringend ist. Aber dazu kommen wir später. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Freue mich. Bin gespannt. Gehen wir weiter in den Punkten offene Aufgaben. Eine Sache war, ich habe zusammengestellt ein paar Erfahrungen oder Learnings aus so den letzten Piratenveranstaltungen, Barcamp Bundestag, vor allen Dingen auch der FlauschCon, um da so ein bisschen die Zusammenarbeit mit der AG Öffentlichkeitsarbeit abzustecken und so ein bisschen zu sagen, okay, das sind so die Sachen, die vielleicht wichtig sind, um drauf achten. Da ist die Zip Mumble Bridge rauslogen. Okay. Ich sehe auch die ganze Zeit, dass der Extra-Tobi aufzeichnend dauernd angestellt ist, sprechend. Das ist unerheblich, oder? Ist unerheblich, ja. Okay. Und dass du doppelt aufzeichnest, ist auch bewusst, ja? Das ist Panik, weil ich habe gerade schon wieder einen Podcast mit den Sozialpiraten verloren, weil mein Mumble abgeschmiert ist. Okay. Gut, ja, dann lese ich hier einfach mal vor, vielleicht aus dem Pad. Also wichtig wäre es, so nach meinen Erfahrungen, dass man die AG Öffentlichkeitsarbeit frühzeitig einbindet, möglichst früh anspricht, ich sag mal mindestens so 3 Wochen vorher, dass man so 2 Wochen vorher eine Einladung zu einer Veranstaltung rausschicken kann. Und dass es dann in einer von unseren Sitzungen möglichst mit vielen Beteiligten mal so ein kurzes Briefing gibt durch den Veranstalter, sprich, wer ist das, welche Personen machen das, ist ein AK, eine AG, ein Kreisverband oder ist da der Landesverband hinter der Bundesverband, dass man das irgendwie einordnen kann, worum geht so eine Veranstaltung dann thematisch, was sind Ziele oder gewünschten Outcomes der Veranstaltung, auch so, dass man das dann ein bisschen beurteilen kann aus der Sicht der AG Öffentlichkeit, Pressearbeit, sprich, offene Fragen sind dann vor allem, wann ist das Ganze wo, wie viele Leute sind dabei. Wir sind vor allen Dingen auch fachlichen Ansprechpartner, dass man die auch dann jedenfalls nennen kann in der Pressemitteilung beziehungsweise dann mit einem Zitat in so einer Einladungs-PM auch mit reinbringen kann, dass man mal gemeinsam betrachtet aus Sicht von uns jetzt als Presse oder als Öffentlichkeitsarbeit, welche Möglichkeiten gibt es da, was für Risiken bestehen vielleicht irgendwie in der Kommunikation nach außen. Da haben wir uns in Anführungsstrichen über viele Dinge bestimmt schon mehr Gedanken gemacht als so der Einzelne, der vielleicht auch dann so eine Veranstaltung plant. Akkreditierung sollte möglichst dann laufen über, also zumindest jetzt hier für uns in NRW, über das Helpdesk, also den Request-Tracker Presse@Piratenpartei NRW. Da gucken halt mehrere Leute immer drauf und dann ist auch damit hergestellt, dass da nichts verloren geht. Und auch die Pressevertreter, die da vielleicht um Rückruf vorher bitten, beziehungsweise hier dann einfach auftauchen, nachdem sie sich haben akkreditieren lassen, auch mit Sicherheit gesehen werden und da keiner nach hinten runterfällt. Das wären jetzt so meine Erfahrungen daraus. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Redebedarf, dass der eine oder andere was ergänzen kann. Okay, ich merke, alle wollen gleich wieder schnell über das Buch von der Julia reden. Insofern machen wir einfach weiter. Kurze Frage, wollen wir das irgendwo auf einer Mailingliste veröffentlichen oder im Wiki oder beides? Ja, jetzt ist es natürlich erstmal hier drin. Im Wiki wäre natürlich nicht schlecht. Mailingliste auf der eigenen, die werden ja natürlich nicht unbedingt mitgelesen. Ja. How-to-Podcast. Oder man macht halt nochmal einen Zusammenschnitt, gegebenenfalls vielleicht auch einen How-to-Podcast, auch möglich. Also in dem Zusammenhang, weil wir hatten ja noch eine Aufgabe, dass Engelbert und ich uns ein bisschen darum bemühen, wie Leute PMs angehen, beziehungsweise vernünftig angehen. Das passt ganz gut zusammen. Also das könnte man dann eigentlich im Prinzip zusammenpacken. Ja, sollen wir damit direkt weitermachen? Ist das Tutorial für Crews, KVs und so weiter? Dann wird die beiden anderen Punkte einfach nach hinten schieben ein Stück. Und zumindest jetzt hier... Nee, nicht das PM-Schreiben. Also ich denke, das ist eine andere Sache. Es geht um die Geschichte, dass kein AK mehr böse ist, wenn wir sagen, die PM veröffentlichen wir nicht. Oder jemand ankommt und sagt, ich habe aber 20 Jahre PR-Erfahrung und mein Buddy hat gesagt, das kann so rausgehen. Ich weiß nicht, was alles. Fände ich super. Also dann müssen wir es vielleicht hiermit notieren, dass wir das A veröffentlichen wollen, B zusammenlegen wollen mit, ja, ich meine, auch da diesen, ja, wie wollen wir es da nennen? Ja, ich habe im Protokoll einen Padlink, also ich habe es gestern Abend mit Engelbert gemacht und zwei Leute vom Landesvorstand haben auch schon drüber geguckt. Da haben sie so die wichtigen Punkte aufgeschrieben. Das muss jetzt einmal ins Reine geschrieben werden und dann kann das meinetwegen raus. Und dann können wir die Sachen von dir, also zu den Veranstaltungen, da irgendwie mit zupacken. Genau, irgendwie so reinmergen. Lass uns einen eigenen Beitrag dazu machen aus den Sachen, die Uwe aufgeschrieben hat, aber in der gleichen Richtung. Ja, oder so. Meinst du, es ist zu viel sonst? Ja, passt ja auch thematisch nicht hundertprozentig. Ist ja eher dann die praktische Arbeit, nicht PM-Schreiben. Der dritte Beitrag dazu wäre dann, den ich da unten reingeschrieben habe, das ist das mit den PMs verfassen. Dann könnten wir vielleicht so eine kleine Reihe auflegen und das nochmal als Podcast verwursten. Ja, dann machen wir drei Stück draus, dann machen wir wirklich drei. Wie könnte man das jetzt hier, ich habe mal Zeile 6 und 8 zusammen, mergen der Punkte, wie könnte man das jetzt formulieren, dass da ein paar To-Dos draus werden? Und nee, dann machen wir da drei simple How-Tos draus. Das erste How-To, wie an die AG Öffentlichkeitsarbeit PMs herangetragen werden, das zweite, wie man PMs schreibt und das dritte, wie Veranstaltungen organisiert werden, beziehungsweise wie wir da unterstützen können. Das ist jetzt einfach nur von der Priorität her, was am häufigsten passiert. Ja, ja, fand ich vernünftig. Können wir das notieren, so ab Zeile 86? Ich mach schon. Das ist super, denn Zeile 78 hatte ich noch dazwischen stehen, PMAK Wirtschaft und Finanzen NRW. Das ist nämlich eins von diesen Beispielen gewesen, wo es dann, ich sag mal, ein bisschen böses Blut gab, dass wir da die PM dann nicht veröffentlicht haben. Da ging es um die Zusammenlegung von der Oberfinanzdirektion Münster und Düsseldorf. Und dazu ist nochmal eine Aussprache auch im AK geplant an dem 20.09., also übermorgen am Donnerstagabend zum Ende hin deren Sitzung. Also wer da Interesse hat, kann da dann mit reinhören. Vielleicht haben wir dann schon quasi drei Dinge als How-Tos auch mit an der Hand und dann weitergeben. Hallo. Hi. Und jetzt wäre die Frage, ob das Pad, was dort verlinkt ist vom Achim, ob du das auch kurz nochmal hier in der Sitzung jetzt mit reinnimmst und mit vorstellst? Können wir machen. Ich habe es auch mal gerade aufgemacht, aber da ihr es zusammen geschrieben habt, vielleicht kannst du es besser zusammenfassen. Ja, also der Hintergrund war, weil jetzt einige, wirklich wenige PMs so ein bisschen schiefgelaufen sind, beziehungsweise möglicherweise für böses Blut gesorgt haben. Da haben wir in der letzten Sitzung gesagt, okay, wie können wir den Leuten vermitteln, wann eine PM veröffentlicht wird und auf was diese Leute selbst achten müssen, ohne dass sie jetzt eine komplette PM formulieren sollten. sind wir hingegangen, haben erstmal kurz formuliert, was wir überhaupt veröffentlichen, also sprich Ankündigungen, Ergebnisse von irgendwelchen Ereignissen und Kommentierung aktueller Themen und Ereignisse. Ich denke, das spricht für sich selbst. Ein bisschen außen vor gelassen haben wir jetzt Agenda-Setting, weil das sehr schwer war, das da reinzupacken. Voraussetzung für eine PM ist, dass sie sich inhaltlich, wenn sie sich inhaltlich mit aktuellen Themen beschäftigt, sie müssen entweder einen engen Bezug zu Partei- oder Wahlprogramm haben oder zu einem Positionspapier. Wo wir etwas unsicher waren zunächst, wo der Vorstand uns aber so ein bisschen unterstützt hat, war, wie wir mit Liquid-Feedback-Initiativen umgehen. Konsens war da jetzt zu sagen, dass also in ganz wenigen begründeten Ausnahmefällen bis zu einer endgültigen Entscheidung, wie wir Liquid Feedback jetzt in NRW verwenden werden, und das wird ja frühestens auf dem nächsten LPT passieren, als Ausnahme durchaus ermöglichen. Das gleiche gilt für Arbeitsergebnisse von AKs, wenn die nicht sowieso irgendwie durch einen Programmpunkt abgedeckt waren. Aber man hat immer wieder die Situation, dass man etwas kommentieren möchte oder was schreiben möchte zu einem Thema und dann haben wir keinen Programmpunkt dazu. Und ich habe zumindest während der Wahl mindestens ein- oder zweimal einen AK angefragt, habe gesagt, könnt ihr da schnell mal ein bisschen was zu recherchieren und zusammentragen, was so in unserem Sinne ist. Und das ist dann auch ohne großen Widerstand veröffentlicht worden. Wichtiger Punkt ist, es soll bitte keiner böse sein, wenn eine PM jetzt aus irgendwelchen Gründen oder eine PM-Idee nicht veröffentlicht wird. Es herrscht wirklich Einigkeit darüber, dass also der Landesvorstand und das Presseteam als Beauftragte des Landesvorstands da die Verantwortung haben und mit ihrem Namen gerade stehen. Das heißt, wir müssen dann auch wirklich entscheiden, das darf jetzt versendet werden und das darf nicht versendet werden. So, dann geht's weiter, dann so ein bisschen über den Ablauf. Wir haben darauf hingewiesen, dass es schön wäre, wenn ein gewisser Vorlauf da ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass die meisten von uns berufstätig sind, beziehungsweise ich hier zu Hause zwei Monster habe und auch nicht einfach alles stehen und liegen lassen kann. Und gerade bei Themen, die man planen kann, ist es umso ärgerlicher, wenn dann irgendwie 24 Stunden vorher einer ankommt und sagt, warum schreiben wir dazu nichts? Der Engelbert wird dazu auch noch einen Kalender einrichten, einen Google-Kalender zunächst mal, weil das am unkompliziertesten ist, auf den dann auch jeder Termine eintragen kann. Was auch wichtig ist, dass wir, weil das ist jetzt wohl auch mindestens einmal passiert, nochmal an alle im Landesverband unsere Kontaktinformationen verbreiten. Weil es da wohl auch eine PM gegeben hat, die wurde dann nur deshalb nicht verschickt, weil sich keiner gefunden hat, der die freigegeben hat. Also die war wohl auch fertig lektoriert, wenn ich Engelbert da richtig verstanden hatte. Engelbert oder Radbert? Bitte? Engelbert oder Radbert? Engelbert. Oh, okay. Ja, wir haben da gestern Abend so eine Stunde etwa zusammengesessen. So, dann zur PM selbst. Das ist jetzt, das kann man vielleicht etwas kürzen, wenn man nochmal ein eigenes How-to macht, wie eine ideale PM aussehen soll. Wir haben aber so die wichtigsten Punkte dazu einfach nochmal reingepackt. Also, dass das Neue nach oben muss, dass es, dass die fünf berühmten 5 Ws berücksichtigt werden sollten, dass das auf jeden Fall in den ersten Absatz gehört, dass dann ein O-Ton rein soll. Die Erklärung für den O-Ton ist auch etwas weiter unten nochmal erläutert, und zwar in dem Absatz Stil. Und dann einfach abgestuft nach Wichtigkeit noch ein paar Hintergrundinfos, wobei man da jetzt nicht auch so mathematisch genau sein kann. Manchmal muss man da 2, 3 Absätze schreiben, manchmal reicht einer. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass viele Journalisten sich in Bereichen, zu denen sie was veröffentlichen wollen, sowieso etwas auskennen. Das heißt, man muss nicht alles immer so erklären, als ob jemand davon noch nie gehört hat. Wir haben jetzt nochmal 2 Leitfäden verlinkt, einmal von der SG-Presse und einmal den von Christina, die sie in ihrem Workshop verwendet, also das PDF ist das. Dann wichtige Punkte, das ist mir bei der letzten PM aufgefallen, irgendjemand hatte da ein Pad der AG Datenschutz, ich nehme an, das war die Bundes-AG gewesen, veröffentlicht, aus dem wir uns bedienen sollten als AG Öffentlichkeitsarbeit. Da ging es um das Meldegesetz. Und da war auch eine schlecht recherchierte Information, die falsch war, wie ich dann mehr oder, also eigentlich durch Zufall nur herausgefunden habe. Recherchiert bitte, beziehungsweise die Leute, die eine PM-Idee haben und auch schon etwas vorbereiten an Fakten, recherchiert genau und verwendet Primärquellen. Ganz wichtig. Nicht irgendwie, habe ich auf Twitter gehört oder hat im Kommentar eines Artikels irgendjemand geschrieben, das reicht nicht aus. Achtet auf die O-Töne, das sage ich auch aus gutem Grund. Und wenn das jetzt wirklich mit etwas längerer Bearbeitungszeit verbunden ist, überprüft gegen Ende nochmal, ob die Fakten, die ihr formuliert habt, wirklich auch noch stimmig sind. Zum Stil, da hat es ja letztes Mal auch eine Diskussion gegeben. Ich persönlich habe kein Problem mit ironischen PMs oder irgendwelchen Dingen, die mal so auf den Punkt gebracht werden, auf eine nette Art und Weise. Oder Sarkasmus ist meinetwegen auch okay. Es darf aber nicht halt beleidigend werden oder herabwürdigend oder wie auch immer. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Das habe ich das ein oder andere Mal beobachtet, dass wir da dort vielleicht mal übers Ziel hinausgeschossen sind oder hinausschießen. Dann wird das Prozedere nochmal kurz erklärt, also im Prinzip so von der Idee über die Formulierung, Lektorat bis hin zur Freigabe, wer für was verantwortlich sein sollte. Und dann nochmal der Hinweis, auch das aus gutem Grund. Wir haben einen gut gepflegten Verteiler. Verteiler stehen ausschließlich, und das sind jetzt über 200 Adressen, gute Adressen auch, ausschließlich Leute drin, die explizit gesagt haben, ich möchte in den Verteiler aufgenommen werden. Ich hasse es wie die Pest, wenn irgendeiner irgendwo eine PM schreibt und im Request-Tracker des Landesverbands taucht dann irgendwann eine Mail auf mit einer Beschwerde, warum kriege ich diesen Scheiß oder warum kriege ich diesen Newsletter oder was auch immer. Also auch wenn ihr eigene Verteiler lokal habt irgendwo, überprüft die bitte, ob die Leute wirklich in den Verteiler möchten. Lasst euch das zur Not auch kurz schriftlich geben. Wir sind eine Partei, die sehr auf Datenschutz achten. Dann sollten wir das auch selbst berücksichtigen. So, muss da noch irgendwas ergänzt werden aus eurer Sicht? Also wie gesagt, ich habe es gestern mit dem Engelbert zusammenformuliert. Die Chrissy hat nochmal drüber geschaut und der Fitz auch. Ansonsten in schön, also das wird nochmal in nett geschrieben dann. Also wenn irgendwo Tippfehler sind oder Formulierungsfehler, die kommen dann natürlich noch raus. Ich finde es super. Ich habe ja auch gerade jetzt, während du drüber gesprochen hast, mal mitgelesen, auch mal auf Links geklickt. Was mir noch nicht hundertprozentig jetzt klar geworden ist, unsere in Anführungsstrichen drei Texte, da haben wir jetzt in Zeile 92 stehen, How to PM schreiben und die How to Veranstaltung. Was war denn das genau das zweite bzw. erste? Das sind diese beiden Texte, die da verlinkt sind und der von Chrissy, das ist ja im Prinzip eine Präsentation, die als PDF gemacht wurde. Das ist inhaltlich richtig, aber ich wollte es halt in der Form anpassen und mich auch mit dem Kreisverband oder der Crew hier vor Ort nochmal zusammensetzen, weil die davon gar keine Ahnung haben und mit Sicherheit noch so ein oder zwei sinnvolle Fragen stellen, die wir beantworten, wo wir wahrscheinlich, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Insofern ist das Projekt noch nicht fertig. Okay. Also es geht rein darum, wirklich, wie man eine PM schreibt. Vielleicht kann man es im Protokoll noch irgendwie, ich sag mal, Kennzeichen notieren, denn mir war es jetzt nicht klar und ich glaube, wenn da jemand mal drüber liest, irgendwie nochmal nächste Woche, dann ist es noch schwieriger. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, wenn ich ehrlich bin. Ach so, ja, nee, wir haben hier jetzt stehen, alle drei Texte werden als How-Tos ins Wiki gepackt. Einmal How-to-PM, einmal How-to-PM schreiben, einmal How-to-Veranstaltung. Diesen Veranstaltungs-Learnings, das waren ja quasi die Sachen, die ich oben reingeschrieben hatte. Und dieser Unterschied, How-to-PM und How-to-PM schreiben, ist mir vorher nicht so ganz klar gewesen, dass da einmal quasi um den Gesamtrahmen geht und einmal dann wirklich nur um das Schreiben beziehungsweise den eigentlichen Aufbau der PM. Gibt es zu diesem oder ich sag mal zu diesem Themenbereich noch Anmerkungen, Fragen? Ich hätte da eine Frage. Gerne. Wir haben Leute in der Partei, die stellen sich hin und sagen, ich habe jahrelange Erfahrung mit der Presse und wenn man dann kommt und sagt, das ist zu viel und das passt da nicht rein und ähnliches mehr, dann wird man übelst abgebügelt. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich halte diese Leute für beratungsresistent. Ich weiß, auf wen du anspielst. Ich halte diese Person auch für beratungsresistent und da kann man einfach nichts machen. Die muss man dann in die Sackgasse stoßen. Okay. Einfach machen. Ich möchte an dieser Stelle aber ja nicht in die gleiche Kerbe stoßen, aber eine Erfahrung nochmal vertiefen, die ich auf diesem angefangenen Workshop da auf der FlourishCon gemacht habe. Da habe ich gesehen, dass es einige Leute überhaupt nicht verstanden haben, wieso ich derart auf dem parteiinternen Konsens rumgeritten habe, wenn es um die Veranstaltung von PR-Aktionen ging. Und ich denke, eine ähnliche Gefahr tut sich auf, wenn wir jetzt allen möglichen Leuten rein technisch beibringen, wie man PMs schreibt. Ja, wir müssen auch, also bei der klassischen Partei würde man sagen, da eine dogmatische Schulung oder sowas, irgendwie eine inhaltliche, ideologische, das sind alles schlimme Wörter, ich weiß, aber irgendwie vermitteln, dass man nicht einfach zu allem Möglichen, was einem gerade so einfällt, PMs raushauen kann. Ne? Denn es gibt da stellenweise ganz erstaunlich geringe Sensibilitäten und die Leute überlegen sich vorher nicht ausreichend, denke ich, viele Leute nicht ausreichend, was sie eventuell damit anrichten, wenn sie zu irgendwas eine PM schreiben oder sogar eine ganze PR-Kampagne aufziehen. Das steht aber meines Wissens ganz gut erklärt, sowohl in Chrissys PDF als auch in dem Wiki. Und ansonsten können wir höchstens nochmal darauf verweisen, dass die Leute, ich meine, die sind alle 3x7 gewesen und du kannst keinem was verbieten. Du kannst höchstens nett darauf hinweisen, wenn ihr euch unsicher seid oder wenn ihr Rückfragen habt. Ich habe immer ein offenes Ohr. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Dann kriegst du manchmal auch Schrott. Das ist so leider. Da hast du recht, Radbert. Aber manchmal muss man dann sich einfach auch mal ein dickes Fell zulegen. Und man kann nicht mehr machen, als die Leute darauf hinweisen und sagen, Achtung, das, was du jetzt machst, ist aus PR-technischer Sicht schlecht. Oder man kann sie in einer noch Stufe weiter noch darauf hinweisen, Achtung, was du machst, ist parteischädigend. Und mehr geht nicht. In meinen Augen. Ich wüsste jetzt nicht, was man sonst machen könnte. Ja, also ich im Zweifelsfall denke ich mal immer mit hinter die anderen, die regelmäßig mitarbeiten und das und also sowohl thematisch als auch so formell die Sachen alle ein bisschen drauf haben, begleiten, dass man sich dann auch hinter diejenigen stellt und da nicht sowas aufkommen lässt, wie es auch schon passiert ist, dass nämlich dann irgendwie so eine Top-Down-Mentalität unterstellt wird der Presse oder dem Einzelnen, der dann halt gerade vorne steht und es laut sagt. Ich habe auch eine kurze Frage. Und zwar, wenn so eine PM jetzt warum auch immer nicht rausgeht, wird dann den Leuten wenigstens gesagt, warum sie nicht rausgeht? Weil wir jetzt öfter in verschiedenen AGs die Situation hatten, dass auch gefragt wurde, kann die PM rausgehen? Und irgendwann hieß es einfach nur nein und alles steht dann da und weiß nicht, warum überhaupt. Hier in NRW oder auf Bundesebene? Nee, das war auf Bundesebene. Deswegen frage ich gerade, wie es hier gehandhabt wird. Also hier gibt es eigentlich immer eine Erklärung. Ich telefoniere sogar oft mit den Leuten. Ja, kann ich auch so bestätigen. Es gibt halt dann auch gegebenenfalls halt im Mumble oder wo auch immer man sich dann irgendwie mal trifft, um darüber zu sprechen, eigentlich entweder da immer die Erklärung oder das Ganze auch nochmal schriftlich oder halt in der Mail oder wo auch immer drin und drum es geht. Interessanterweise war ich jetzt am Wochenende, ich glaube Sonntag war es, in der SG-Presse, in dem Mumble-Meeting, wo nur sehr, sehr wenige Leute mit dabei waren überhaupt. Und da kam dann halt auch ähnlich dieses Thema auf und die sehen sich quasi der gleichen, Beschuldigungen ausgesetzt, ihr veröffentlicht da was nicht, was doch wir eigentlich unbedingt haben wollen und es ist unklar. Und es schien auch da eher so zu sein, dass die Leute sich schnell irgendwie persönlich angegriffen fühlen, wenn dann halt einfach so der Tipp kommt, nee, hier, das reicht einfach nicht. Und es gab dann ja auch da jemanden, ich weiß es jetzt selber nicht mehr, mit welchem Zusammenhang das genau war, und es steht auch hier mit drin, sehe ich gerade in dem 231er Pad, in dieser Diskussion zwischen Achim und Fitz, dass die SG gesagt bekommen hat, ja, und wenn das über die SG gar nicht mehr geht, dann schicken wir es über die NRW raus. Und in dem Moment habe ich mich in dieser Sitzung an dem Sonntag sehr unwohl gefühlt und quasi auch mal berichtet, dass hier quasi auch es Leute gibt, die das Gefühl haben, ihre PM wird nicht veröffentlicht. Und ich glaube, da ist einfach der Kommunikationsbedarf da. Und auf beiden Seiten, vielleicht haben wir das als NRW-Presse im Vorfeld jetzt mal ein bisschen besser kommuniziert gehabt, warum was nicht rausgegangen ist. Was ich aber natürlich extrem vermeiden wollen würde, wäre so eine Situation, wo jemand dann sagt, naja, wenn die es nicht rausschicken, dann machen wir es über die anderen oder so. Denn eigentlich sollten da, denke ich, auch bei gleichen Kriterien gelten. Nicht natürlich, sag mal, wenn es was von lokal Relevanz ist oder so, dann ist ganz klar, dann schickt ihr es raus, also der Bund nicht. Aber wenn es wirklich so um Grundregeln geht, dann sollten die schon meiner Meinung nach gleich sein. Das auf jeden Fall. Es ging da nur um ein Bundesthema und dass zwei, drei PMs hintereinander nicht rausgegangen sind und im Endeffekt nie eine Erklärung kam, warum nicht, sondern es wurde immer nur kurzfristig gesagt, nö, machen wir nicht. Und deswegen, ich finde es schon wichtig, den Leuten wenigstens mitzuteilen, woran es mangelt bei der PM. Ja, ich mich finde. Okay, gibt's noch weitere Fragen oder Diskussionsbedarf zu diesem Gesamtpunkt PMs schreiben, genehmigen? Okay, dann würde ich nämlich weitergehen hier bei uns in den Themen und komme dann zu den PMs, die in der letzten Woche rausgegangen sind, beziehungsweise noch offen dastehen, als Reminder. PM Opt-out-Day ist rausgegangen. Am Donnerstag gibt es einige Aktionen in den einzelnen Städten und ich denke, da gibt es jetzt, sag mal, nicht nochmal ein Nachhaken unsererseits. Es ist auf vielen Seiten, auf vielen Startseiten, auch der einzelnen Kreisverbände oder sowas verblockt, dass da was los ist. Gibt dazu wie jemanden, der da noch, sag mal, was beisteuern möchte. Okay. Dann die PM-Nichtraucherschutzgesetz hatten wir jetzt schon zweimal hier mit drauf. Wer kann da nochmal vielleicht kurz was zu sagen und wann muss da was raus? Gibt da Tus? Ja, kann ich. Also ich bin von irgendeinem Mitarbeiter von der Fraktion gleich totgeschossen im Moment mit Drucksachen des Landtags. Ich persönlich bin dafür, dass wir als Landesverband eine PM herausbringen, kurz vor dem 26. Das wäre also nächste Woche Mittwoch. Da wird das Thema nämlich im Landtag in zweiter Lesung behandelt. Das ist höchst umstritten. Ich kenne jetzt auch nicht den Stand der Dinge, was die SPD angeht, im Detail, weil ich habe aber gehört, also ich habe zumindest gehört, dass da es etwas bröckelt. Ich drücke es mal so aus. Dass also dieses sehr restriktive neue Gesetz, was die Grünen vorgeschlagen haben, wohl dann so nicht durchkommen wird. Ich weiß, ich habe aber jetzt noch keine beispielsweise Drucksache bekommen von dem zuständigen Ausschuss, der ja dann normalerweise vor der zweiten Lesung nochmal Empfehlungen ausspricht. Also mein Vorschlag wäre, dass wir uns am Sonntag oder Montag nochmal zusammensetzen und kurz überlegen, was schreiben wir, und das spätestens aber dann auch am Dienstagmorgen raushauen. Vielleicht besser sogar eher Montagnachmittag. Vom Tenor her, denke ich, sollten wir nicht groß diskutieren, trotz irgendwelcher Latzkes oder sonst welcher Leute, sondern das als Grundlage nehmen, was wir als Positionspapier auf dem letzten Landesparteitag verabschiedet haben. Okay, wie können wir das quasi jetzt vorplanen, eurer Meinung nach, dass wir da Montag, ich sag mal bis spätestens Montag, was fertig haben und das rauskriegen? Ja, wir setzen uns einfach nochmal mit zwei, drei Leuten hin am Sonntagabend oder Montagmorgen. Ich sichte nochmal die ganzen Papiere, die ich bekommen habe. Wenn da irgendwas Essentielles drinsteht, packe ich das irgendwie mit drauf oder packe die ins Wiki. Ansonsten denke ich mal, wird das jetzt nicht so eine große handwerkliche Aufgabe sein, weil der Tenor ist ja eigentlich klar und im Prinzip können wir uns so ein bisschen anlehnen an das, was wir schon im, ich weiß jetzt gar nicht, wann es war, Mai geschrieben haben, glaube ich, Mai oder Juni. Nur eine kurze Nachfrage. Ist das nicht eigentlich eher Fraktionssache? Auch. Ich wollte das eigentlich auch mit der Fraktion absprechen, aber wie ihr wisst, Kommunikation mit der Fraktion ist nicht ganz so einfach. Wenn du was aus dem Ausschuss bekommst, Gesundheitsausschuss, dann sende mir das bitte auch rüber. Ja. Also Andi müssen wir auf jeden Fall damit reinholen auch, ne? Klar. Also wenn du Zeit hast. Ja, Wochenende oder wie? Ja, irgendwie, also ich sage jetzt mal irgendwie Sonntagnachmittag, Sonntagabend, wann auch immer, dass wir da nochmal kurz, weil du bist ja in der AG Gesundheit und in dem AK Gesundheit NRW, also du solltest da auf jeden Fall inhaltlich auch auftauchen. Ja, einfach mal rechtzeitig ankündigen, dann versuche ich dabei zu sein. Der Tenor sollte sein, das Gesetz, so wie es ist, ist eigentlich gut. Das Problem liegt zurzeit wohl in der Umsetzung, weil es keine Sau interessiert, zumindest nicht in kleineren Gemeinden, also die wirkliche Umsetzung laut Gesetz. Und was halt der Politik zurzeit einfällt, ist einfach nur ein schärferes Gesetz zu entwickeln. So in der Hoffnung, ich fordere 80% und kriege dann vielleicht 60. Es geht ja, glaube ich, eher um Abzuschinden, weil es strafbewehrt ist. Ne? Für die Wirte jetzt, oder? Ja, natürlich. Für die sind Strafen in Größenordnung bis zu 5.000 Euro schon ein Stück. Okay, das stimmt. Gibt es nicht jetzt auch schon? Also ich weiß jetzt nur von Ordnungswidrigkeiten von 1.000 Euro. Also Ordnungswidrigkeiten, die mit 1.000 Euro belegt werden können, so. Ja, das wird garantiert angehoben damit. Das ist auch gestaffelt nach Häufigkeit der Vorkommnisse. Und meiner persönlichen Ansicht nach wird da dem Denunziantentum dann wieder Tür und Tor geöffnet, ne? Okay, das heißt, da würden sich ein paar Leute dann einfach Sonntag, Montag kurz zusammensetzen, dazu was vorbereiten. Gibt's dazu jetzt hier noch Input beziehungsweise irgendwelche Meinungen dazu, das vielleicht anders oder nicht zu tun? Nee, ich hätte vielleicht nur ein ganz interessantes Interview. Der Fraktion hatte ich das schon geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr was mitbekommen habt. Vielleicht kannst du es mit reinposten, einfach ins Pad und ich sag mal für dich und den einen oder anderen, der da dann mit dabei ist, ich weiß nicht, ob ich selber Sonntag dann auch mit dabei bin oder sowas, kurz reinposten, einen Link dazu und vielleicht dann gegebenenfalls kurz vorher einen Termin oder einen Reminder, dass man sich dazu treffen kann und das dann festholen kann für zum Rausschicken Montagnachmittag oder ist ja Vormittag. Okay. Also ich kläre es auf jeden Fall diese Woche nochmal. Nicht, dass wir da irgendwie dann zu spät. Also ich gehe immer davon aus, 26. ist der Tag, an dem es passiert. Aber sicherheitshalber kümmere ich mich Donnerstag oder Freitag auch nochmal um Dinge und würde sonst laut schreiben, wenn wir eher aktiv werden müssen. Perfekt. Gut, dann würde ich weiterspringen zu dem Punkt Euvicon. Die Europa-Wirtschaftskonferenz in Essen im Unperfekthaus 29.30.09. Dazu gab es eine Bundes-PM, eine NRW-PM. Das Ganze wird organisiert oder wurde organisiert, hauptsächlich mit durch den Kai Gödde, der, glaube ich, da jetzt erstmal raus ist. Näheres weiß ich dazu nicht, aber die Laura hat das ein bisschen da übernommen und Da werden Leute da sein, sowohl von der Bundespresse, das heißt die Martina und soweit weiß auch der Andreas Bog und die Laura, die im Prinzip eigentlich die in Anführungsstrichen Pressearbeit dazu koordinieren und machen wollte. Und wir hatten damals uns angeboten, wir machen es. Jetzt sind wir auf der Seite, ich sag mal, schon sehr, sehr gut ausgestattet und belegt. Ich glaube, es hakt im Moment eher daran, dass tatsächlich die Themen der Konferenz noch abgesteckt werden müssen und auch noch nicht klar ist, wer kommt da so alles hin. Deswegen ist die Presse da, denke ich mal, sehr vorsichtig. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil natürlich die Sommerpause irgendwo vorbei ist. Es gab schon die ersten, ich sag mal, auch inhaltlichen Treffen von Piraten, auch bundesweit. Und das ist jetzt auch erstmal so nichts mehr Neues. Insofern hält sich da auch bisher das Presseinteresse zurück. Das heißt, es gibt keine festen Anmeldungen bisher darauf. Und da wäre jetzt eher die Frage, wer weiß, wer da noch, ich sag mal, kommt. Ideen sind natürlich, klar, es ist interessant, auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen bekannte Leute zu haben, die da mit dabei sind, also auch innerhalb von der Piratenpartei. Gleichzeitig zu dem Zeitpunkt ist auch noch die Vorstandssitzung Real Life, glaube in Hamburg. Das heißt, ziehen da quasi auch nochmal Aufmerksamkeit ab und kommen auch gleichzeitig nicht zu der Veranstaltung hin. Rein organisatorisch, glaube ich, gibt's da von der Presseseite jetzt keinen zusätzlichen Klärungsbedarf. Wer da mithelfen kann und will, kann sich noch eintragen in, ich sag mal, ein Pad, was ich vielleicht nochmal rumschicke. Ich glaube, es sind aber eh jetzt schon genug Leute da. Gibt's da Fragen zu oder Ideen, Input? Ich war gerade draußen. Ich muss mal eben kurz fragen, wo seid ihr gerade? Ja, ich bin bei diesem Euvicon-Ding, wo ich gerade gesagt habe, es gibt viele Leute, die sich quasi jetzt schon drum kümmern von Seiten der Pressebetreuung her. Kein Presseinteresse, weil Inhalte noch unklar, wer alles kommt, etc. Ja, können wir nichts machen. Können wir nur anbieten, vor Ort zu sein und fertig. Genau. Und da bin ich auch quasi eng dran und mit drin. Die PM von uns ist ja rausgeschickt. Wer da Bedarf hat, es gibt nochmal Donnerstag um 19 Uhr im Mumble. Ich glaube, ein letztes kurzes Orga-Meeting dazu. Und sonst treffen sich die Leute da mit vor Ort sind und sein wollen, dann um am Freitagabend schon mal im Unperfekthaus in Essen, ähnlich wie das auch bei dem Bundestags-Barcamp dort war. Fragen oder Anregungen dazu gerne jetzt. Okay, wenn nicht, dann gehe ich einen Schritt weiter hier. PM Anti-Islam-Video. Dazu steht drin, der Ali Utlu ist beim WDR oder bei WDR 5 im Interview und bei Phoenix. Die Phoenix-Sache. Ja, kurze Erläuterung von mir, deswegen bin ich erst auf die Idee überhaupt gekommen, eine PM zu machen. Mich hat Phoenix heute Morgen angerufen. Morgen Abend wird der bei der Phoenix-Runde sein. Die wird um 18.30 Uhr, glaube ich, aufgezeichnet und um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Thema ist das Video. Unter anderem wird auch, ich glaube, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland als Gesprächspartner da sein. Ali hat außerdem heute Morgen ein Interview bei WDR 5 gehabt, ein ziemlich langes für ein Radiointerview, das ging also über 6-7 Minuten. Das war in meinen Augen ziemlich okay. Ich sehe auch der Geschichte morgen bei Phoenix stehe der ziemlich positiv gegenüber. Was vielleicht noch ganz interessant ist, Phoenix wollte erst nichts bezahlen, also bezahlen im Sinne von, wie kommt er nach Berlin? Dann habe ich 20 Minuten später einen Anruf gekriegt, als ich protestiert habe, wir machen das alles und wir kümmern uns um Flug und so weiter. Also da ist durchaus Spielraum auch bei den Sendern. Die haben halt die Maxime grundsätzlich, wir bezahlen Politiker nichts, wenn sie irgendwo bei uns auftreten. Da habe ich dann gesagt, ja Moment, das ist aber bei uns ein Ehrenamtler, die berufstätig sind teilweise, sich möglicherweise einen Tag Urlaub nehmen müssen und nicht mal eben schnell 1.000 Euro aus der Tasche schütteln können für einen Flug, den sie einen Tag später wahrnehmen müssen. Und dann ging das auf einmal. Zur PM selbst, da hat es, ich weiß nicht, wer alles jetzt die Mailingliste heute schon verfolgt hat, da gibt es ja zumindest von mindestens einer Person etwas konträre Ansicht dazu. Ich persönlich denke, wir sollten eine PM dazu verfassen und die auch morgen früh rausbringen. Mit dem Tenor, der auch so in die Richtung geht, was Bernd im Handelsblatt gesagt hat. Ich weiß, Uwe, du bist da auch nicht so ganz ein Freund von, aber ich würde das gerne mit euch diskutieren und wenn ihr wirklich gute Argumente habt, lasse ich mich da gerne auch überstimmen. Ja, ja, finde ich spannend. Also erstmal ganz organisatorisch wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Also offensichtlich hast du mit den Phoenix-Leuten gesprochen, denn das war einer der wenigen Anrufe, die aus der letzten Zeit mal, so denke ich, durchgegangen sind bei mir. Ich habe dann da zurückgerufen und es war schon alles geklärt. Inhaltlich, wie du gerade gesagt hast, hast du es gelesen, ich wäre da eher, ich sag mal, dafür nicht viel zu machen. Aus dem Grund, um diesem gesamten Thema, also zusammengefasst, don't feed the troll, also sprich, dieses gesamte Thema Video nicht einfach auch weiter zu hypen, weder von uns aus, noch von der Presse aus, noch von uns aus, das nutzen, um für Meinungsfreiheit oder gegen Zensur uns auszusprechen, was wir auch so tun können und nicht so ein Video dafür brauchen. Aber, stimme ich dir zu. Aber es wird viel diskutiert und auch auf der ESG-Liste und in Twitter und überall. Und ich würde halt nicht das Video selbst in den Vordergrund stellen, sondern die grundsätzlichen Mechanismen, die sich spätestens seit 2005 da aufgebaut haben. Dass die Leute nicht mehr drüber nachdenken, ist etwas gut oder schlecht, ist etwas legal oder illegal, sondern haben wir dann irgendwas zu befürchten? Ja, wenn ich euch mal eine kurze Rückmeldung geben kann, ich bin halt in arabischen Ländern recht gut vernetzt. Ich bin jetzt nicht die zweite Otla, will euch jetzt auch keine Vorträge über Libyen halten, aber ich sag mal, in den gebildeten Kreisen in der arabischen Welt wird das Ganze doch sehr europäisch gesehen. Also sprich, die Leute, die da Anschläge verübt haben, die auf die Straße gegangen sind, sind wirklich bildungsmäßig sehr weit im unteren Bereich angesiedelt und da wird durchaus auch die Meinungsfreiheit höher gehalten. Also wirklich auch in den Ländern, wo bis vor einem Jahr Meinungsfreiheit einfach noch nicht möglich war, wird gesagt, wir sind dafür, dass das Video nicht zensiert wird oder nicht verboten wird, um zu zeigen, dass es eben auch Deppen gibt, die polarisieren wollen und um auch diese Debatte weiterführen zu können. Also vielleicht, ich würde es kurz vorlesen, jetzt habe ich meinen eigenen Post hier gerade nicht offen, dann soll ich mal kurz vorlesen, denn da würde ich auch zustimmen, quasi eine PM oder Veröffentlichung zu machen, wo man vielleicht mal darauf hinweist, dass quasi in dieser Netzkultur das eigentlich ein Trollen nur ist, ja, ein provokantes Video irgendwo rauszubringen, was einfach nur stören will, was Leute provozieren will und man sich am besten dem stellt, indem man es nicht beachtet. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verbunden kriegt. Ja, aber du musst zwei Dinge unterscheiden, dass du musst unterscheiden zwischen den Ursprung, also den eigentlichen Anlass nicht zu beachten, da stimme ich dir durchaus zu. Was man aber auf keinen Fall ignorieren darf, ist die Hilflosigkeit und die Rückgratlosigkeit, die teilweise gerade in europäischen Ländern gezeigt wird. Also ich habe es bei Salman Rushdie erlebt, nicht alle von euch sind alt genug, um das damals mitgekriegt zu haben. Ich habe es bei den Karikaturen erlebt, das war beschämend für einige Journalisten, die dann gesagt haben, nee, wir veröffentlichen das jetzt in unserer Zeitung nicht, weil wir Angst davor haben, dass unsere Gebäude dann irgendwie von Anschlägen bedroht sind und so weiter. Und was ich da einfach vermisse, ist eine gewisse Solidarität der Leute, denen Meinungsfreiheit grundsätzlich, ich will das gar nicht werten, wie gesagt, ich habe eine Viertelstunde von dem Video gesehen, das Ding ist einfach Schrott und Scheiße. Ja, ist so. Und das pro NRW ausnutzt, ist noch beschissener. Aber das Ganze wird eigentlich nur dadurch beschissen, dass die Leute alle überlegen, Moment mal, was darf ich jetzt sagen, bevor jetzt wieder irgendwo wieder ein Flieger in irgendeinen Turm kracht. Ich meine, Es ist ja so, dass das Illegale, es ist ja nicht so, dass das Video ist ja zurzeit nicht illegal. Es ist scheiße und schlecht und häme und blöd, aber es ist nicht illegal. Es ist vor allem unter den Voraussetzungen entstanden, dass die Schauspieler, die da mitgemacht haben, gar nicht wussten, dass das muslimhetzerisch ausgestrahlt wird. Das ist ja komplett gefaked zusammengeschnitten. Die haben das, im Prinzip hat der Regisseur die hintergangen, ne? Ja gut, das mag jetzt noch hinzukommen, das wird aber für eine Pressemitteilung oder für ein politisches Statement nicht ausreichen. Ich persönlich, mir geht es wirklich darum, sich mal hinzustellen und zu sagen, Achtung, ist es wirklich so, dass wir jetzt in europäischen, drücke es jetzt mal vorsichtig aus, Anführungszeichen, zivilisierten Anführungszeichen Ländern, überlegen und unser Tun und Handeln danach ausrichten, was eine kleine Gruppe im Sudan, in Libyen oder sonst wo denkt? Nee, ich glaube, darum geht's auch gar nicht. Was bei uns jetzt eigentlich darum geht, ist ja die Frage, ob man es bei uns auch ausstrahlen darf oder zeigen darf öffentlich. Die Frage, ob es auf YouTube zensiert wird oder sowas. Und da müssen wir eigentlich schon sagen, nein, solange das nicht gegen irgendein Recht verstößt, solange muss es auch sichtbar bleiben. Auch wenn wir uns vom Inhalt natürlich distanzieren, das ist natürlich den Inhalt für Quatsch halten. Aber funktioniert eben nicht, dass man einfach im vorauseilenden Gehorsam alles, was in eine bestimmte Richtung geht, sowieso erstmal wegzensiert. Genau, an der Stelle lassen wir uns nämlich sofort unsere komplette Berichterstattung vorschreiben. Sobald im Grunde etwas kritisch in die falschen Kreise ist, führt das dann dazu, dass man es lieber lässt, weil sonst, keine Ahnung, hier irgendwas angezündet wird. Ne? Das kann ja nicht Maßgabe für unsere Berichterstattung sein. Ne? Das klang doch eben schon nach einer ganz guten Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit, dass wir den Inhalt nicht gut finden, aber dass das kein Grund ist, ihn zu verbieten. Das ist genau die Berichterstattung, die seit einer Woche sämtliche anderen Parteien und alle Statementgeber auch so gemacht haben. Das klingt doch unisono überall so. Ja, wobei es ist ja jetzt so, dass die CDU oder zumindest Frau Merkel und Merz in die Richtung gehen. Wir prüfen, ob sich das Ding nicht irgendwie verbieten lässt. Also es wird gar nicht, also der Auslöser für diese Leute ist jetzt zu sagen, was Ottler halt so beschrieben hat, wir befürchten hier Schaden für unseren inneren Frieden und deswegen überlegen wir jetzt, ob wir nicht irgendwo eine juristische Finte finden, mit der wir das Ding verbieten können. Ja, und mit genau der Argumentation können wir uns in Zukunft jedwede islamkritische Berichterstattung in Deutschland sparen in den Redaktionen, weil wenn man das auf die Spitze treibt und dann irgendwann immer kleinere Trigger reichen, um Leute, um kleine Gruppen dort ausflippen und Sachen anzünden zu lassen, auf welchen Weg führt uns das? Also ich habe das ja auf der Liste auch so etwas verglichen mit mit dem Film Dogma. Also das Leben des Brian ist da meiner Meinung nach nicht geeignet für, aber Dogma ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Ja, also ein großer Unterschied ist halt, der Film Dogma ist handwerklich viel besser gemacht und hat gute Jokes, aber er ist auch in gewisser Art und Weise hetzerisch. Und die katholische Kirche, gerade in den USA, hat fürchterlich dagegen geschossen und hat versucht, den verbieten zu lassen, den Film. Was unter anderem aber wegen der Starbesetzung nicht funktioniert hat. Der einzige Unterschied ist, dass die katholische Kirche nicht irgendwo aufgerufen hat, Häuser anzuzünden und Menschen zu ermorden, deswegen des Films. Und das führte dann dazu, dass der dann als teilweise politisch inkorrekt bezeichnet wurde, aber immer so mit einem Augenzwinkern. Und ich finde, man darf da einfach nicht mit zweierlei Maß messen, nur weil es jetzt hier um eine andere Religion und andere Reaktionen aus anderen Ländern geht. Ich denke, man kann so viel abwägen, wie man will. Die Tatsache ist, dass niemand den Film gut findet. Tatsache ist aber auch, dass es keine juristische Grundlage gibt, ihn zu verbieten. Und das wollen wir auch gar nicht erst anfangen. Oder sehe ich das falsch? Naja, dann kann man eben noch, weil wir halt Piraten sind, sagen, okay, wir haben mit Trollen unsere Erfahrungen, wir wissen, wie wir damit umgeht und wir sagen euch jetzt, wie man damit umgeht. Ignoriert jetzt einfach. Das wäre auch was, wo ich auch zustimmen könnte, wenn man quasi das mit reinnimmt und versucht, irgendwie prägnant formuliert rüberzubringen. Vielleicht, wie gesagt, mit so einem Aufruf. Also ich habe hier das geschrieben auf der AGOA-Liste eben, auf der SG-Liste, ich weiß nicht, vielleicht kann man da das ein oder andere mit rausnehmen. Und dabei bitte immer darauf achten, meine O-Töne, die ich gehört habe, waren seitens der Regierung so, dass man auf gar keinen Fall über ein Verbot nachdenkt, sondern lediglich über ein punktuelles Verbot öffentlicher Aufführung. Ja, wobei das auch schizophren ist, ne? Weil ich auf Google ist es auch öffentlich. Also ich denke schon, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Also ich weiß noch nicht, wie man es quasi in der PM, in der man ja quasi sich wieder äußert darüber und wieder es zum Thema macht, das eigentlich klargestellt kriegt, dass man es eigentlich nicht zum Thema machen will. Ja, dann macht man vielleicht die Hilflosigkeit der etablierten Politik oder der Exekutive zum Thema, mit einer solchen Sache umzugehen. Gut. Ist denn die Alternative nur Blogbeitrag? Ist was Ähnliches, wie die Fraktion das auf ihrer Seite gemacht hat, eine Alternative? Wo man dann bei Anfragen drauf verweist. Habt ihr als Fraktion eigentlich mal darüber gesprochen? Ich hatte heute einen Kinderarzttermin und war nicht bei der Fraktionssitzung. Es gibt aber vom 17. September, das heißt von gestern, einen Blog-Eintrag von unserer Pressestelle auf der Fraktionsblog, wo Joachim Paul, ich glaube, zwei Sätze oder es ist nur ein Satz, ne? Zwei Sätze dazu gestatement hat. Ich kann den Link ja mal hier links posten. Das war wohl einfach nur so aus der Not heraus, weil es halt Anfragen gab. Man hat sich wohl entschlossen, das möglichst knapp zu halten. Also der Patrick fragt gerade im Mumble-Chat, wer denn den Film eigentlich verbieten sollte, ob es die FSK wäre. Also meines Wissens nach haben die Innenministerien bei Gefährdung öffentlicher Sicherheit schon eigene Möglichkeiten, oder? Es gibt den Paragraph 166 Strafgesetzbuch, wie ich heute gelernt habe. Dazu gibt es okay. Mini, dass wir den abschaffen wollen im Liquid Feedback. Da müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen, denke ich. Engelbert, du bist zwar mit Telefon neu drin, aber kommst quasi bei jeder kleinen Berührung laut rein und es klackert. Okay. Also, einmal eine grundsätzliche Frage an alle Leute, die abstimmungsberechtigt sind. Hat jemand grundsätzlich etwas dagegen, in irgendeiner Form eine PM zu dem Thema zu veröffentlichen? Tut, Schweigen hilft doch nicht. Doch, wenn keiner was sagt, dann hat niemand was dagegen. Das heißt also, es ist Einigkeit offensichtlich darüber, dass wir uns zu dem Thema grundsätzlich äußern können und sollten. Tun wir de facto eh, weil ja auch jemand wie der Ali in Anführungsstrichen da eine Show für geht. Die Frage ist ja auch, was er sich quasi da auch an ich sag mal, Learnings mit rausnimmt. Er hat ja ein eigenes Pad. Das Pad ist auch irgendwo mitgepostet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da sind auch ganz viele Meinungen drin von verschiedenen Leuten. Ich schreibe jetzt erstmal einen Satz ins Protokoll, das ist mir nicht ganz unwichtig, damit nicht nachher, egal ob wir jetzt was schreiben oder nichts schreiben, auf einmal alle möglichen Leute ankommen und sagen, aber wir waren doch alle gar nicht dafür oder aber wir waren doch alle gar nicht dagegen. Also für mich wäre halt wichtig, dass wir es nicht nutzen selber, um auf ja, ich sag mal so, unsere eigenen Themen jetzt aufmerksam zu machen damit, sondern dass man wirklich versucht zu sagen, das ist ein Thema, das gehört einfach auf den Müllpunkt. Und wir wissen es eigentlich, haben was daraus gelernt. Natürlich geht das Zensieren nicht. Natürlich geht auch ein Verbot einfach so nicht. Und jeder, der mit einem Verbot darauf schießt, übertreibt es halt auch völlig. Aber ich denke, wir können uns ganz klar von diesen Pappnasen pro Deutschland distanzieren, die das jetzt instrumentalisieren wollen. Ja genau, aber nicht mit einem gegenseitigen Instrumentalisieren des Richtigen, sondern wirklich nur mit einem, also von meiner Seite aus, Verurteilen dessen, was da gemacht wurde, Verurteilen des Videos und gleichzeitig aber auch dazu aufrufen, das halt nicht weiter zu beachten. Ich formuliere das mal so, eine Distanzierung von den Aktivitäten von Pro-NRW ist im Falle einer PM erforderlich. Okay, wie ist das eigentlich NRW? Hat Pro-NRW jetzt ausdrücklich auch etwas in NRW geplant? Weil bis jetzt kenne ich nur die Vorführungsabsicht von Pro-Deutschland in Berlin. Ich weiß nur von Berlin. Und das ist eben auch Pro-Deutschland, nicht Pro-NRW. Habe ich doch gesagt, oder nicht? Ich habe Pro-NRW gesagt. Okay, Entschuldige. Gibt es da eigentlich irgendwelche Bestrebungen, da in Berlin eine Gegenveranstaltung zu initiieren durch irgendwelche Vereine, Organisationen oder sonstiges? Ich habe nichts gehört, das wäre aber schön. Das ist die Frage, ja. Oder halt auch nicht, wenn es wieder dazu führt, dass sich dann irgendwo zwei Gruppen gegeneinander oder gegenüberstehen. Auf der einen Seite, wie wir es hier kennen, von diesen Pro-NRW-Veranstaltungen von irgendwie 11 Mannequins gegen irgendwie 500 Leute und die Polizei muss es quasi sichern und trennen. Und im Endeffekt wird es doch eigentlich eher zu einer Demonstration der Wichtigkeit der polizeilichen Maßnahmen und weniger dessen. Ja, aber den Punkt habe ich auf der Liste auch schon mal gebracht. Also dem halte ich dann immer entgegen. Dann müsstest du, was ich übrigens für gut finden würde, müsstest du sowohl die beiden Parteien pro XXX als auch pro NPD verbieten und müsstest jegliche Neonazi-Aufmärsche, Gedenkläufe oder was auch immer die veranstalten, ebenfalls sofort verbieten. Das geht genau in die gleiche Richtung. Ich möchte nicht zu der PM an sich einen Einwand geben, aber zu der Erwähnung von Pro-Deutsch und Pro-NRW. Ist das nicht viel zu viel Aufmerksamkeit und ist das nicht genau das, was die wollen? Ja, man muss sie ja nicht namentlich nennen. Man kann das ja allgemein formulieren. Dass wir uns davon distanzieren, dass bestimmte Gruppierungen in Deutschland versuchen, mithilfe einer Veröffentlichung dieses Films oder einer öffentlichen Aufführung Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bla bla bla. Ja, aber das halt eben auch für problematisch halten, den Film zu verbieten, weil das eben bedeutet, dass man im Gegenzug dann eben allerlei mögliche polarisierenden Dinge verbieten müsste und man ja die Obergrenze nicht wirklich festlegen kann, weil die fließend ist. Ist es nicht auch schon, habe ich das nicht eben irgendwo mal gehört, dass es zu Netzsperren gekommen ist in Ägypten oder so? Ja, Ägypten und Libyen. Von Google, die haben das rausgenommen. Das ist ja das, was mich auch ärgert oder nervt oder an der ganzen Geschichte etwas aufregt. Die US-Regierung hat in den USA versucht, Druck auf Google auszuüben. Google hat gesagt, jetzt machen wir nicht. Der Film bleibt. Ägypten hat es probiert, Libyen hat es probiert. Der Film wird dort bei Google gelistet, beziehungsweise YouTube. Weißt du, was ich geil fände, wäre, wenn wir die Leute, die dieses Video gucken, oder auch die Medien oder Politiker, die damit in irgendeiner Form mit dieser Entscheidung dann eben vor dieser Entscheidung stehen, eben dazu aufrufen, dass man das Video nicht sperrt, sondern dass man eben dazu eine Vorherinformation, quasi in so eine Art Vorschalttext zeigt, der sagt, wie dieser Film zustande gekommen ist und darüber aufklärt, dass das Verhetzung ist. Kennzeichnung, also meine, wenn für eine Meinungsäußerung. Wenn du YouTube-Filme aufrufst, die irgendwie, sag mal, von der GEMA nicht zugelassen werden, dann kommt ja auch ein Text. So, dann können sie genauso gut einen Text davor hauen. Dieses Video ist aufgrund von volksverhetzerischer oder bla bla bla zwar sichtbar, aber eben mit Vorsicht zu genießen. Ich krieg's jetzt nicht besser formuliert. Also wenn es den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen würde, wäre es sofort verboten. Ja gut, dann habe ich es halt falsch formuliert gerade. Ja, 136 Strafgesetzbuch ist nicht Volksverhetzung, sondern Verunglimpfung und Beschimpfung und Schmähungen von Religionen und religionsähnlichen Gemeinschaften und so weiter. Sorry, mal eben. Ja, letztlich ist es auch eine Gerichtssache, ne? Also es ist eigentlich die Frage, wie ein Gericht urteilen würde, weil ich maß mir das nicht an, irgendwie das juristisch zu bewerten. Ja, ich halte aber auch eine juristische Bewertung in dem Fall für falsch, also weil es geht gar nicht nur um diesen Film, es geht auch um die Karikaturen, es geht, wie gesagt, um Salman Rushdie und es geht um zig andere Beispiele, die in die gleiche Richtung gehen. Und ich wehre mich dagegen, dass es auf der einen Seite oder bei der einen Person möglicherweise heißt, der arme Salman und die bösen Mullahs, und auf der anderen Seite geht man dann auf einmal hin und sagt, na, wir holen mal lieber den Botschafter zurück und unsere Botschaft selbst, die bauen wir dann nächstes Jahr neu auf und wir wollen jetzt erstmal für ein bisschen Frieden und Ruhe sorgen. Ich denke, das ist einfach, man muss es einfach mal vergleichen mit jeder Menge Häme, die über die katholische Kirche ausgekippt wird. Die muss schließlich auch damit leben, dass in teilweise wirklich unterirdischer Art dort vorgegangen wird. Und ich finde, wenn man halt hier jetzt auf die Karikaturen, auf diesen Film mit einer Scheu reagiert und sagt, oh Gott, das können wir nicht zeigen, das müssen wir jetzt irgendwie unterm Mäntelchen halten, dann macht man sich damit erpressbar, dann führt das eigentlich dazu, dass immer weniger Kritik geduldet wird in bestimmten Kreisen der islamischen Welt. Und wenn eben dann irgendwann reicht es schon, wenn du einfach nur sagst, Muslime sind doof, dann bricht da schon die nächste Demo los, dann werden die nächsten Botschaften angezündet. Das ist, finde ich, ein bedenklicher Weg, den man hier dann einschlägt. Und wenn man sich dabei bewusst macht, dass die meisten Muslime das durchaus locker sehen und dass es wirklich nur ganz kleine und meistens auch sehr gesteuerte Gruppen von Leuten sind, die dort gewalttätig jetzt gegen westliche Institutionen losschlagen, dann hat das für mein Empfinden auch ganz andere politische und denkende Hintergründe als tatsächlich dieses Video. Ich habe mal eben eine Frage in die Runde, weil ich habe eine ganz gute Formulierung, glaube ich, gefunden. Ist das okay, wenn wir in die PM den Tenor reinbringen, dass die Politik hier wieder mal Religion instrumentalisiert? Und zwar jetzt nicht nur die etablierte Politik, sondern auch solche Randgruppen wie Pro XXX. Ja, ja, und finde ich gut. Und natürlich auch irgendwelche Hetzer, die jetzt im Sudan, das, was der Patrick eben gesagt hat, irgendwie jetzt bestimmte Menschen versucht aufzuhetzen und zu instrumentalisieren. Zu der juristischen Bewertung möchte ich daran erinnern, dass ein Gericht hier in Nordrhein-Westfalen explizit erlaubt hat, dass diese rechten Idioten da in Bonn vor der Moschee die Mohammed-Karikaturen hochhalten dürfen. Was hat das mit dem Thema zu tun? Das hat damit zu tun, dass es keine juristische Handhabe gibt, dass die das Video zeigen. Ja, das ist ja klar. Ich glaube, da sind wir uns ja sowieso einig drüber, ne? Aber ja, es wird nur so weit gehen, dass wenn irgendwo angekündigt wird, dass jetzt der Film aufgeführt wird, dann gibt es polizeirechtliche Bestimmungen, die dann greifen. Also da wird dann halt nachgeguckt, wie groß ist die Vereinigung, die diese Veranstaltung gemacht, wie viele Leute werden vom Veranstalter erwartet, und dann kommt halt Polizei aufgerufen, dann geht's halt entweder zur Sache oder eben halt nicht. Also das hat ja juristisch nichts zu tun damit. Also ich glaube, dass wir das sehr differenziert und auch sehr vernünftig hier diskutieren und betrachten, ist klar. Die Frage ist halt wirklich, wie kriegt man sowas auf ein paar Zeilen A zusammen und B auch so zusammen, dass es halt nicht aussieht wie ein sich auch noch auf das Thema aufspringen, um selber was davon zu haben. Wenn das irgendwie klar ist, dass das nicht unser Ziel ist. Also ich denke, mit dem Satz, den ich jetzt gerade geschrieben habe, wenn man den vernünftig formuliert in der PM, dann hat man das eigentlich erschlagen. Hast du das in Pad geschrieben jetzt, in unser Pad? Oder? Ja, jetzt gerade. Okay. Also ich will auch, dass gleich nochmal abgestimmt wird über das, was im Pad steht zu dieser PM. Also es ist ein sensibles Thema und ich möchte da auch keine Fehler machen. So, zwischendurch möchte mich eben kurz verabschieden. Wenn ihr den offiziellen Teil beendet, kickt meinen Aufzeichnungs-User einfach raus. Okay. Tschö. Ich kann nicht kicken. Tschüss, Tobi. Tschüss, Tobi. Ciao, Tobi. Was ist denn die Gegenmaßnahme oder die Forderung oder das, was man besser machen könnte? Also zum einen Trolle ignorieren. Genau, das war mein Vorschlag, Trolle ignorieren und vielleicht auch dazu aufzurufen, quasi gemeinsam sich im Endeffekt durch irgendwie eine Art von, Ignoranz ist das falsche Wort dafür, aber ich habe es mal genannt, stummen Protest gegen so eine Sache zu stellen und zu sagen, okay, und ab jetzt ist aber auch genug und damit ist dieses Thema von uns erstmal nicht weiter bearbeitet. Ich würde es vielleicht noch von einer ganz anderen Seite irgendwie aufrollen. Es sind ja im Prinzip zwei Parteien, die letztendlich irgendwie unser Thema fehlende Bildung, einmal halt die Veröffentlichung von irgendwelchen religionsverletzenden Themen, dann fehlende Bildung in Bezug auf die Reaktion darauf. Also letztendlich ein Phänomen, was uns tagtäglich zustößt, wenn Leute irgendwie aufeinanderprallen, die nicht gebildet sind oder denen Bildung fehlt. Und da irgendwie die Kurve kriegen, so dieses über den Tellerrand blicken und sagen, wir stellen uns auf den Standpunkt, dass wir uns eben weiterhin an die Arbeit machen sollten, irgendwie darüber aufzuklären, zu vermitteln und eben da auch deeskalierend zu wirken und das Ganze als so eine Art Peak des Kulturen-Clashes oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ja, aber das sind halt ja im Prinzip verschiedene durch das Netz auch, gerade durch diese Vernetzung weltweit auftretenden Phänomene, die man erst seit ein paar Jahren irgendwie erkennt. Und das ist ja das, wofür wir kämpfen, dass die Welt vernetzter wird, dass es auf weltweit auf einen gewissen Standard kommt in Menschenrechten, in Abkommen, auch außenpolitisch und so weiter, um auf diese Phänomene besser reagieren zu können. Ich würde sogar, Entschuldigung. Ja, eigentlich war ich schon fertig. Also. Ich würde schon fast so anfügen, auch ein bisschen Gelassenheit zeigen. Richtig, genau. Also eine gewisse weltoffene Gelassenheit, mit dem einen Fuß scharren, mit dem anderen irgendwie den Leuten in den Arsch treten, die da jetzt super hysterisch drauf reagieren und sagen, wir müssen das alles verbieten und eben, ja, auch ein bisschen lächeln über die Leute, die, was ich meine, ist eigentlich das, was die intellektuellen arabischen Menschen, die ich so in meinem Umkreis sehe, machen. Die haben halt einen Hashtag Muslim Rage gegründet und da kamen dann so Sprüche wie der Geilste war zum Beispiel, ja, das Schlimmste ist halt irgendwie, du hast ein Kind, das heißt halt Dschihad, bist auf dem Flughafen, hast das verloren und rufst überall nach dem Kind. Ja. Also das war so die Ironie, die damit versucht haben auszudrücken, dass du als Muslim in diesem ganzen Konflikt immer die Arschkarte gezogen hast oder egal, wie du in diesem Konflikt halt irgendwie zu tun hast, sobald es irgendwie, ja, mit muslimischen Extremisten irgendwie zu tun hast, geht's richtig zur Sache. Das heißt also, ich sag mal, vorbildlich ruhig, cool mit der Sache umgehen und nicht weiter auf den einzelnen Gegebenheiten irgendwo rumhacken, sondern... Ja, da verbrennen wir uns die Finger. Genau, und das auch nicht so nutzen für diese, ich sag mal, so einzelnen Themen, die halt irgendwo in der Welt gegeben sind, sondern halt im Einzelfall, solange das jetzt auch heiß ist, zu sagen, nicht zu stark über, ja, polarisieren. Ja, ich habe ein paar Formulierungen selber halt auch geschrieben mehr gehabt dazu. Tue mich jetzt hier schwer gerade in der Runde, da jetzt das Richtige zu finden. Ja, mir fällt es auch schwer. Also ich kann da die Hintergründe irgendwie zu liefern, aber ich bin natürlich noch nicht so erfahren im Schreiben von PMs. Wie lange hast du Zeit heute? Wäre nämlich jetzt meine Frage genauso gewesen. Sollen wir das mal nehmen? Sollen wir jetzt mal einmal sagen... Oh, ich habe Zeit. Also muss halt morgen um 7 raus. Wir planen da zu quasi eine PM zu machen. Die Frage ist, was ist also Inhalt der NRW-ÖA-PM? Teil dessen ist, dass der Ali morgen den Termin hat, Achim, auch? Ja, wobei wir den Termin der PM nicht erwähnen müssen. Der wird rumgereicht jetzt, denke ich auch. Also der war jetzt beim WDR, der ist bei Phoenix, der wird rumgereicht. Der ist bekannt jetzt auch. Ja, ja. Eine Möglichkeit, als Aufruf zu sehen, Ruhe zu bewahren. Ja, ich habe jetzt mal geschrieben, Trolle ignorieren, in Anführungszeichen, das müssen wir etwas umformulieren, sachliche, souveräne Auseinandersetzung mit den Ursachen der Konflikte suchen. Ja. Ist das Wort Trolle so weithin in der Öffentlichkeit bekannt, dass das Sinn macht? Nee, überhaupt nicht, deswegen. Mach Störenfriede oder so. Ja, deswegen steht es jetzt erstmal in Anführungszeichen. Ich denke aber, jeder weiß, was damit gemeint ist. Genau. Von uns. Meines Empfindens jetzt, weil wir auch noch eine ganze Menge anderer Punkte drauf haben, jetzt sagen, okay, es findet sich gleich ein Team zusammen, dass wir da einfach gerne nach der Sitzung noch dran weiterarbeitet oder halt im Laufe der Nacht oder morgen früh. Wir würden dann mit der Sitzung einfach jetzt weitermachen und vielleicht dann jetzt nochmal fragen, gibt es quasi grundsätzliche Bedenken, haben wir aber oben schon, hat der Achim schon gemacht, gegen die Veröffentlichung einer PM zu dem Thema. Inhalte der PM haben wir, glaube ich, gerade grob umrissen. Das heißt... Also ich habe es schriftlich festgehalten, lest es euch bitte im Chat nochmal durch. Ich bin nämlich genau gerade drauf und wenn da jetzt jemand, wirklich so ein No-Go hat, soll das vielleicht jetzt nochmal gesagt werden, sonst würde ich gerne weitergehen in der Tagesordnung. Ich würde gerne noch das Stichwort Meinungsfreiheit als hohes Gut dort mit aufnehmen. Kann jemand den Link zum Pad nochmal posten, bitte? Ja, das ist, weiß ich nicht, eine Idee, reinzuschreiben, dass man auch nicht von den teilweise organisierten Flashmobs im Ausland auf die Millionen von friedlichen Muslimen in Deutschland schließen sollte, um da dem Muslimophobus da vorzugreifen? Ist das nicht schon ausreichend durch die Medien gegangen, auch über die Muslimverbände selbst und die Bundesregierung? Ich merke, wir kommen quasi nicht so zu dem Abschluss jetzt gerade, beziehungsweise zu so einer Entscheidung, okay, wir tagen dann die inhaltliche Auseinandersetzung oder gleich auch später. Es ist halt nur so, dass jeder noch was dazu sagen möchte. Ja, genau. Und dann, geht es aber ganz schnell, denn eben kam halt die Überlegung, ja gerade noch auf die Meinungsfreiheit nochmal zu bilden, aber eigentlich wäre das nämlich genau mein Ding, das nicht zu nutzen, nicht auf Meinungsfreiheit zu plädieren, weil mit dem Video ja keine Meinung ausgedrückt werden will, sondern das Video ja gemacht ist, um zu polarisieren, um zu stören und deswegen das eigentlich ein schlechtes Beispiel ist für Meinungsfreiheit und wir das auch nicht als Beispiel für Meinungsfreiheit heranziehen wollen. Ich finde das auch ganz gut, das zu vermeiden, weil ich weiß, dass also gerade die rechten Randgruppen auf dieser Meinungsfreiheit immer pochen und das als Argument verwenden. Genau, da können wir uns quasi instrumentalisieren lassen in der Debatte. Die sagen ja auch gerne, das muss man doch noch sagen dürfen. Das ist ja so ein Klassiker in der rechten Szene. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt ein Pad aufmachen, in dem das jeder schon mal reinschreiben kann, was ihm noch so wichtig ist. Und wer will, kann schon mal dran arbeiten und die Sitzung geht trotzdem weiter. Ja, also ich möchte die PM schon gleich in Ruhe schreiben und nicht parallel zur Sitzung. Das meine ich auch nicht. Ich meine, dass die Leute, die nicht dran mitarbeiten wollen, aber schon mal ihre wichtigen Punkte reinschreiben können, dass man dann damit arbeitet. Dann würde ich doch die Leute einfach bitten, denn es gibt ja das PM vom das Pad vom Ali, wo ganz viele Meinungen schon drin sind. Vielleicht nehmen wir das dann auch gleich zum Schreiben der PM nochmal heran, um einfach nochmal. Kannst du das auch verlinken, Esir? Kannst du das im Protokoll mal verlinken? Ja, Moment. Tja, wenn ich es jetzt wieder selber. Soll ich jetzt ein Arbeitsbett dafür mal aufmachen nehmen? Ja, ich sag mal, dann könnte man quasi da ja auch noch die Meinung mit reinschreiben und die PM wirklich als PM dann quasi lassen. Kein Moment. So, ich frage jetzt in die Runde. Lest euch das bitte nochmal einmal in Ruhe durch und dann frage ich gleich nochmal, ob jemand was dagegen hat, was wir unter den aufgeführten Punkten, die wir jetzt hier wirklich diskutiert haben, fast eine Dreiviertelstunde, morgen im Laufe des Vormittags eine PM dazu veröffentlichen. Also von meiner Seite spricht nichts dagegen. Wir haben, ich sag mal, Rahmenbedingungen oder Rahmenpunkte hier abgesteckt. Um weitere Meinungen zu äußern, habe ich vorgeschlagen, das in das Pad zu machen, was der Ali Udo aufgemacht hat. Das habe ich in Teil 128 postet gerade. Das ist dieses Meinungsbild Mohammed-Film. Ich würde vorschlagen, dass man das auch nochmal dann gleich quer liest, bevor man oder bevor wir anfangen, eine PM daraus zu machen. Und würde dann auch vorschlagen, weiterzugehen in den Tagesordnungspunkten. Und jeder, der dann, ich sag mal, da nachher noch mit dran schreiben will, ist dazu aufgerufen, da auch dann, ich sag mal, nachher dabei zu bleiben oder einfach nochmal im Mumble dann drin zu sein, gegebenenfalls dann im Pad mitzuarbeiten. Ich möchte jetzt schon aber, dass wir da die Rahmenbedingungen eingegrenzt haben und das auch offiziell gemacht haben. Und ich will vermeiden, dass in einer Stunde oder in zwei eine neue Diskussion losgeht und wir wieder das Rad neu erfinden. Gerne, ja, genau. Aber ich hatte das auch so gesehen, dass quasi die Sachen, die jetzt hier zwischen Zeile 119 und 123, 124 drinstehen, dass das quasi der Tenor ist. Und das quasi der Rahmen ist und ich sag mal, der Rest Input ist, um ja. Ich lese es gerade, darf ich einen Einwand machen? Ja. Die etablierte Politik, auch Randgruppen beider Seiten versuchen wieder einmal Religion zu instrumentalisieren. Ich fände es klüger, wenn wir in einer solchen Pressemitteilung nicht gleichzeitig Schuldzuweisungen und Vorwürfe schreiben würden. Okay, dann nehme ich nur die Randgruppen, weil die machen es. Das ist okay. Ja, oder den Appell, dass sie es nicht tun sollen. Das fände ich besser. Nicht, dass man es denen nicht vorwirft, dass man aber appelliert, dass die es nicht sollen. Das fände ich besser. Also dann kann man auch die Politik wieder nennen und die Randgruppen nennen und sagen, Leute, instrumentalisiert nicht. Wie schreibt man Appell, mit Doppel-P oder einfach P? Doppel-P. Ja, so ist besser. Und ich nehme die etablierte Politik von ruhig nochmal mit rein dann. Würde ich nicht. Gar nicht, auch dass die es nicht tun sollten. Ja, aber das und das in einem Wortsatz mit den Randgruppen, ich würde das nicht tun. Okay. Das hält einfach für unklug. Okay, jetzt Frage an die Runde. Wer ist dagegen, heute Nacht eine PM zu formulieren, die dann morgen Vormittag rausgeschickt wird unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade genannt haben? Wenn ja, bitte jetzt antworten, sonst für immer schweigen. Alles klar, ich danke euch. Dann gehe ich weiter in der Tagesordnung zu dem Punkt. Da war noch ein da und ich mein, momentan eine Erkältung ausbrüht und es Zeit für mich wird, war die Frage, ob ihr noch über die Kandidaten sprechen wird, weil dann würde ich gerne darum bitten, das vorzuziehen. Okay, ich habe es jetzt akustisch nicht ganz verstanden, was du vorziehen wolltest. Kandidaten, habe ich was gehört? Die Interviews, Kandidaten-Interviews, Krenes, falls du noch was sprechen wollt. Oh, okay. Ist das unten schon drin vielleicht als sonstiges Thema? Sonst nehmen wir es einfach mal nächste Woche als Festes mit rein. Wir würden gerne heute noch die Umfrage zur Sortierung der Fragen online stellen. Deswegen wäre es schön, wenn wir da heute noch drüber gehen, sprechen können. Also sprich, das Krähennest macht Interviews und nimmt es in die Hand, Interviews zu machen für Listenkandidaten NRW-Bundestagswahl, richtig? Die wollen, ja. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie wir damit umgehen, weil das natürlich eine Sache ist, ich weiß nicht, ob der Vorstand da, ich sag mal, in Anführungsstrichen eine Seite plant im Wiki oder sowas, wo Kandidaten sich eintragen, vorstellen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es faktisch so, dass das Krähennest ist einfach gut besetzt mit coolen Leuten auch und wir hier auch in der AGÖA und starten da was. Ich weiß nicht, ob das irgendwo jemandem quasi zu schnell geht oder zu quer geht. Vorstand weiß Bescheid. Das heißt, also ich hab ja schon was dazu geschrieben. Ich habe auch mit dem Tobias da gestern eine halbe Stunde telefoniert zu. Ich persönlich, aber ich lasse mich da gerne was stimmen. Also wenn ihr sagt, wir machen das jetzt so, dann ist das okay, dann wird für mich keine Welt zusammenbrechen. Ich persönlich halte es für verfrüht, nicht im Sinne von eurer Arbeit. Also ich kann durchaus anerkennen, dass ihr da viel Arbeit mit habt. Aber im Hinblick auf die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel noch kein Programm haben und ich tue mich etwas schwer damit, die Qualität eines Podcasts anzuerkennen von einer Person, die irgendwas erzählt, aber möglicherweise Teile des Programms gar nicht vertreten kann, die noch abgestimmt werden. Okay, ich würde Folgendes vorschlagen, jetzt im Rahmen auch der Tagesordnungssache. Ich würde erstmal dann fragen, ich habe jetzt unten auf den Punkt sonstige Themen mal in Zeile 222 den Punkt Kandidateninterviews. werde es noch ein bisschen vielleicht bei weiter beschreiben, BTW-Kandidaten als Punkt mit aufgenommen und würde dann tatsächlich jetzt kurz abstimmen lassen einmal, ob wir das jetzt als Thema, also reinnehmen, hier in sonstige Themen tun wir es, aber ob wir es jetzt vorziehen und jetzt behandeln wollen. Ich befürchte nämlich, dass das auch eine sehr lange Diskussion wird, die aber wahrscheinlich heute, weil ich glaube, da ein bisschen Vorbereitung auch für den einen oder anderen vonnöten ist, zu viel wird. Das heißt, ich weiß nicht, wie wir es machen, aber vielleicht stimmen wir tatsächlich mal ab. Sollen wir jetzt das Thema Kandidateninterviews, Bundestagswahl und ja, ich weiß nicht, wie wolltest du es nennen, Bernd? Erstellung von einer Seite für Kandidaten. Wir erstellen keine Seite. Wir machen Interviews mit den Leuten, die wissen, dass sobald eine öffentliche Liste aufgestellt wird, sie sich da draufsetzen. Wir machen keine öffentliche Liste. Wir bieten nur den Leuten an, wie zum Beispiel Tobi, der schon gesagt hat, der fällt raus, weil er schon weiß, der möchte kandidieren, dass sie jetzt zu uns kommen können und jetzt mit uns Podcast machen können. Okay. Sollen wir das Thema Kandidateninterviews jetzt auf die Tagesordnung nicht nehmen? Das haben wir unten mal unter sonst Themen stehen. Sollen wir das jetzt besprechen? Ich würde einfach jetzt das mal umfragen wollen und bitte mal jeden von oben nach unten in Mumble dann einfach dazu zu sagen, ja oder nein. Fang mal einfach selber an, um dem Achim das jetzt nicht so zu machen. Ich sage nein. Achim? Nein, du willst es jetzt nicht behandeln, oder? Nein, ich will das jetzt nicht behandeln, genau. Das wäre jetzt die Frage. Sollen wir das jetzt behandeln als Thema, ja oder nein? Enthaltung. Ja. Nein. Kleinen Moment, kann das einer mitprotokollieren so schnell? Ich bin selber gerade nicht so schnell. Moment. Nur kurz was zu schreiben nehmen. Ich habe das schon im Kopf. Eine Enthaltung, 2 Neins. Und ein Ja. Okay, 1, 2, 1. Nochmal einen drauf. 1, 3, 1. Enthaltung. 1, 3, 2. Enthaltung. 1, 3, 3. Nein. 1, 4, 3. So früh, also nein. 1, 5, 3. Ich bin nur Gast, ich kann nichts sagen. Dann hätten wir, so wie ich es jetzt gezählt habe, einmal Ja, fünfmal Nein, dreimal Enthaltung oder Nein und Enthaltung umgekehrt? Nee, richtig. Eins Ja, fünf Nein, drei Enthaltung. Ich würde dann das als Thema unten unter Sonstiges stehen lassen und unter Sonstiges dann gleich den Vorschlag machen, dass wir es als Punkt in die nächste Sitzung mit reinnehmen und da als umfassenden Punkt behandeln. Und tatsächlich jetzt auch, so leid es mir tut, Bernd, weitergehen dann in den anderen Punkten. Darf ich kurz eine Bemerkung zu Bernd sagen? Yep. Ich fände es toll, wenn ihr als allererstes mit einem Fraktionsmitglied mal so einen Tag durchgeht und den zukünftigen Abgeordneten, die sich dafür bewerben wollen, klar macht, wie viele Stunden sie da rumsitzen werden, wie viel 1000 Seiten Papier sie jede Woche lesen müssen und was sonst noch so an lauter Mist anfällt, weil ich glaube, dass von den ganzen Kandidaten keiner eine Vorstellung hat, was wirklich auf ihn zukommt. Könnt ihr in Ruhe am Donnerstag besprechen, da ist Krähen-Sitzung. Kurze Zwischenfrage, wie viele Leute haben sich denn jetzt schon öffentlich dazu bekannt, dass sie kandidieren wollen? Sorry, auch für heute, glaube ich, uninteressant, muss man halt mal suchen. Also es gibt eine alte Liste irgendwo, aber ich würde es jetzt nicht weiter hier besprechen wollen, möglich. Würde aber gerne es mit reinnehmen hier irgendwo bei Zeile 130, dass wir da gerade abgestimmt haben und gesagt haben, das kommt als Sonstiges mit dem Verweis auf nächste Woche als Thema dann mit drauf, wird aber jetzt nicht vorgezogen und behandelt. Darf ich die Schweigeminute gerade kurz nutzen? Jo. Achim. Ja? Schaffst du es heute noch gegebenenfalls, deine Mail, die ich dir geschickt habe, auf deinem Piraten-NRW-Account zu lesen? Warte. Oder zumindest auf dem Schirm zu haben, irgendwie, falls es irgendwie noch zeitlich drin ist. Ja, können wir gleich machen. Okay, super. Okay, nächstes Thema. Dichtheitsprüfung. Genau. Kurzer Hinweis von mir, weil ich mit dem Thema vor der Wahl mich sehr beschäftigt habe und im Prinzip auch initiiert habe, dass wir jetzt das Programm mit aufnehmen. Das soll jetzt offensichtlich von der SPD-Regierung oder von den Grünen, ich weiß jetzt nicht genau, wer es initiiert hat, wieder neu aufgerollt werden und unter einem anderen Namen, nämlich Funktionsprüfung, als Gesetz verabschiedet werden. Da habe ich aber noch keinen weiteren Kenntnisstand und für mich wäre wichtig, wann das Gesetz im Landtag beraten wird. Also ich weiß jetzt nicht, wer es eingebracht hat. Farblich sieht so aus, als wäre das Florian Dienstlier gewesen. Jo. Ist der da? Ja, das ging heute über die Mailingliste und das ist ein interessantes Thema. Ja, Frage, weißt du, wann das im Landtag behandelt wird? Nee, natürlich nicht, deswegen vielleicht mal Rücksprache mit der Fraktion führen. Es ist die Woche in den Ausschüssen gewesen. Erstmal mit dem CDU-Entwurf, die Dichtheitsprüfung kippen wollten und nur dann verlangen wollten, wenn überhaupt Indizien für eine Undichtigkeit in der Gegend vorliegen. Und jetzt kommt eben von den Grünen die Verschärfung, dass das möglichst noch der Prüfungstermin vorgezogen wird. Bleibt immer noch die Frage, wann steht das Thema auf der Agenda in der Öffentlichkeit, dass wir uns da vorher zu äußern? Ich bin in den entsprechenden Ausschüssen nicht, aber die nächste Plenarsitzung ist ja dann Anfang November, wo das möglich ist, wieder im Plenum zu behandeln. In Ausschüssen wird es natürlich behandelt derzeit, aber da wird es von der Öffentlichkeit natürlich nicht so wahrgenommen. Es hat also auch noch keine erste Lesung dazu gegeben. Und es gibt auch noch keinen Gesetzesentwurf, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, oder? Doch, es hat ja vor der Sommerpause schon, war das jetzt Antragseinbringung, erste Lesung? Es gab auf jeden Fall, wurde im Plenum behandelt. Das Gesetz existiert ja, 61a Landeswassergesetz hat ja existiert. Der Änderungsantrag von der CDU ist auch schon sehr konkret formuliert. Da steht schon der Text drin. Den hat der Dave auf die NRW-Liste gepostet und sich später gewundert, dass es keinen interessiert hat. Jetzt für die TO können wir da irgendwie ein, zwei Punkte festhalten, wie wir damit weiter umgehen und da vielleicht ein To-Do draus machen. Okay, da nagel ich Oliver gleich fest. Kannst du uns bis Donnerstag die Rahmendaten geben? Kann ich das einfach da ins Pad runterschreiben? Okay. Oder ich kann es auch per E-Mail schicken. Du schickst per E-Mail, dass wir jetzt einfach nur reinschreiben, du kümmerst dich um die Rahmendaten, dass wir wissen, wann wir reagieren müssen bzw. agieren müssen. Und verbunden damit auch gleich die Frage, weil du hier bist, sollen wir da was Gemeinsames machen mit der Fraktion oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen? Also dran sind auf jeden Fall natürlich Danebot und unsere Fachreferentin Heidemarie. Und die werde ich fragen und die sollen mir dann auch gleich Antwort geben, wie wir das im Land verknüpfen. Ich nehme aber an, dass sie es auch gerne praktisch dann zusammen eine PM rausschicken wollen. Oder eine PM, eine Landes-PM oder eine PM des AKs zuliefern. Okay. Ich sehe gerade, Marin, du hältst es fest. Dann würde ich weiterspringen zu dem nächsten Punkt. Also vielleicht noch zur Vollständigkeit halber natürlich eine PM, weil das ist unser Thema. Genau, das ist ja der Überschrift, die Ämtlichkeitsprüfung. Also es geht darum, eine PM draus zu machen. Ein paar Infos sind noch in der Mail vom 14. Juni von Oliver auf der 20 Piraten. Das habe ich gerade gefunden. Okay, wenn du da sowas hast, setz es ruhig mit selber direkt ins Protokoll rein. Ja, ich kann die Mail direkt reinsetzen. Dann nicht. Ein bisschen viel Text. Dann halt einfach die Info, es gibt da noch Infos. Ja, die meisten haben die Mailingliste ja eh abonniert, von daher nehme ich mal an, dass das jeder bei sich in dem Inbox gucken kann. Punkt kurz, Fahrplandaten und Open Data. Weiß ich auch nicht, wer es draufgesetzt hat. Ich glaube, der Olli, ja. Weil der Valentin vom AK Bau und Verkehr das auf Twitter auch mit Achim kurz diskutiert hat gestern. Kam auf, dass ja Deutsche Bahn via Google seine Fahrplandaten bereitstellt. Da gab es auch schon Stimmen zu. Das ist ja nett, aber wir wünschen uns ein bisschen mehr. Wir wünschen uns gerne die Rohdaten für alle möglichen Apps und so weiter. Stichwort Open Data. Und ich hatte dann zusammen mit dem AK eine kleine Anfrage. Die ist schon 6 Wochen alt. Nach 4 Wochen soll die Landesregierung eigentlich antworten. Die hat sich 6 Wochen Zeit erbeten, schriftlich. Die 6 Wochen sind allerdings, wie ich gerade bemerkt hatte, um. Und kommt also demnächst raus. Gestern Abend hatte ich zumindest keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ich würde sagen, eine PM, die jetzt so aktuell ist, dass sie die Google-Sache von der Bahn kommentiert, ist jetzt eh zu spät. Da sind schon zu viele Stunden verstrichen. Allerdings könnte jederzeit eigentlich diese kleine Anfrage beantwortet sein. Da ja jetzt das auch vom AK ausgeht, auch Achim angefragt wurde, wäre jetzt meine Frage, eine Fraktions-PM würde ich auf jeden Fall gerne machen, sobald die kleine Anfrage beantwortet ist, schon aus Eigeninteresse sozusagen, ob da hier Interesse besteht, das als zusammen vielleicht mit Valentin als Landes-PM was dazu zu machen. Und, Also ich bin für das Abwarten der Antwort und dann für eine gemeinsame PM, die meinetwegen in Nuancen geändert werden kann, aber die grundsätzlich den gleichen Tenor oder auch meinetwegen die gleichen O-Tongeber hat. Kurze Frage von mir dazu. Valentin ist wer? Jemand aus der Fraktion bei euch? Oder? Nee, vom AK Bau und Verkehr. Da sehr aktiv, vor allem im Bereich ÖPNV. Und direkt noch ganz kurz dran geschossen, die Open Data Haushaltsseite. Die hat jemand gemacht aus der Fraktion oder auch extern? Die Haushaltsseite hat, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, jemand aus diesem Mülheim, also ein Pirat aus Mülheim gemacht, im Auftrag der Fraktion. Und der hat dafür als der hat das allerdings als Auftrag gemacht und hat dafür auch Geld erhalten. Ah, okay. Das ist das, was Sache, ich so jetzt durch Dritte so mitbekommen habe. Okay, bezüglich nämlich Zusammenarbeit irgendwann mal auf die Tagesordnung setzen, aber jetzt nicht mehr dann. Okay, danke. Würde aber der Idee vom Achim zustimmen, da eine gemeinsame PM draus zu machen, wenn das raus ist. Dann seid jetzt so mit vorgewarnt, dass das jetzt jeden Tag eigentlich mal kommen kann. Ich werde das jetzt auch schon mal ein bisschen was vorbereiten, damit ich dann rechtzeitig was zu liefern kann. Wer kann da die, ich sag mal, Antwort dann auf die ÖA-Liste posten wahrscheinlich am besten, dass es klar ist, dass da was passiert ist? Oder ja gut, bleiben das, wir da am das besten werde dran? Ich wohl merken, wenn die Antwort kommt. Insofern werde ich okay. Das dann auch auf die ÖA-Liste posten und auf die AK-Liste posten und dann jeden darauf hinweisen, den anderen in Kenntnis zu setzen, wenn was Schönes formuliert wird. Beziehungsweise vielleicht kann man ja auch gleich einen einzigen Patentanwohner irgendwie die Sache zusammenfließen. Okay, sonst zu dem Punkt noch Fragen oder noch weiteren Bedarf? So, dann würde ich zu dem nächsten Themenblock übergehen. Ich weiß jetzt nicht, warum auch immer passiert manchmal im Pad, es steht ja als Oberbegriff Protokoll. Ich habe es gerade mal so reingesetzt, Protokoll, weiß ich. Also eigentlich ist es nur ein weiterer Tagesordnungspunkt. Ich weiß nicht, unter was wir das jetzt hier zusammenfassen. Aber Events, ja. Aber als erstes steht drauf, Bund-Länder-Treffen. Also, seit ein paar Monaten ist es ja quasi so gewesen, wir hatten uns beworben in Ilmenau darum, in Nordrhein-Westfalen das nächste Treffen zu machen, wo sich die Leute aus der ESKI-Presse und die Presseleute aus den einzelnen Bundesländern treffen. Das wurde jetzt entschieden von seitens der ja nicht ESKI-Presse, sondern des Bundespresseteams mit Bundesvorstand. Und das soll am 1. und 2. Dezember diesen Jahres stattfinden in Düsseldorf. Düsseldorf war damals vorgeschlagen worden in Ilmenau, weil es halt nah ist, auch am Landtag hier und man vielleicht die Möglichkeit hat, ich sag mal, an dem Samstag oder Sonntag dort vielleicht sowas wie eine Besichtigung zu machen oder einfach sehr nah auch an dem größten Parlament zu sitzen, in dem Piraten im Moment vertreten sind in Deutschland. Mit der Hoffnung, dass man da auch, ich sag mal, zusammenarbeitet und da auch die Erfahrungen schon mal mit bekommt. Was jetzt da zu tun ist, ist, wir als AG Öffentlichkeitsarbeit NRW haben quasi damit auch den Hut auf, das zu organisieren. Müssten also jetzt hingehen, Unterkunft suchen, Räume suchen. Ich habe gesehen, es sind einige Posts schon hier reingekommen. Der Olli hat eben die Idee gehabt, auch wie ich das auch im Vorfeld schon hatte. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten in Düsseldorf, wo man solche, ich sag mal, Meetings dann machen kann. Da gibt's auch ein eigenes Pad zu, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht hier reingepostet, wo so die Learnings aus dem letzten Meeting drin sind, wo so die Voraussetzungen drin sind, die wir brauchen. Im Endeffekt müssten wir dazu ein extra Meeting machen, relativ kurzfristig, gegebenenfalls schon mal potenzielle Locations blocken. Ich glaube, es werden so 50 Leute waren es, glaube ich, beim letzten Mal. Wahrscheinlich werden es dann jetzt hier eher mehr, weil nach NRW wahrscheinlich mehr Leute kommen als nach Ilmenau. Idee dort vor Ort war schon, es gibt diese Jugendherberge hier in Düsseldorf auf der anderen Seite vom Rhein, schräg gegenüber vom Landtag, also quasi auf der Neusser Seite, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Düsseldorf dann ist, wo auch die Möglichkeit wäre, nicht nur zu übernachten, sondern auch dann dort in mehreren Arbeitsgruppen das Wochenende lang zu arbeiten. Meine Erfahrung ist, dass es ist ein bisschen Recherche gewesen von mir selber, dass man zum Teil Hotels eigentlich sehr günstig bekommt. Also, aber wenn man dann die Räume von denen mitnutzen will, dass dann eigentlich da teuer wird und wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo günstige Räume zu finden und ein gutes Hotel nebendran, könnte das so das Vernünftigste sein. Ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen, weil ich glaube, das würde das jetzt hier heute Abend erschlagen, würde ich gerne einen extra Termin ausmachen, außerhalb von der regulären Sitzung und alles das, was jetzt an Input da ist und an Links hier mit ins Pad reinnehmen. Ich würde das gegebenenfalls auch selber nochmal ergänzen im Nachhinein jetzt an die heutige Sitzung und dann im Protokoll Links mit zu dem Thema veröffentlichen. Und Frage, gibt es Vorschläge für diesen Termin? Oder müssen wir es mal so machen, dass wir vielleicht vorher anfangen, eine Stunde vorher, nächste Woche es hinten dran hängen? Lieber vorher, würde ich lieber sagen, dass wir 19 oder 20 Uhr anfangen und dann die Dinge organisatorisch erst besprechen und dann den normalen Bereich machen. Wollen wir einfach nächste Woche 19.30 Uhr sowas mit reinnehmen, in der Zwischenzeit ein bisschen trommeln bei den Leuten, die, ich sag mal, auch die Event-Erfahrung jetzt so haben, die wir vielleicht damit einbeziehen können. Und gibt's vielleicht auch Gegenstimmen dazu, das überhaupt so anzugehen und dann extra Termin zu machen und das aus dem normalen Meeting herauszuhalten jetzt in der weiteren Organisation? Ja gut, also letztendlich müsste man natürlich wissen, also es soll jetzt erste, zweite sein, wie viele Räume braucht man und wie groß, bevor man irgendwie Termine abklären kann in den entsprechenden Hallen oder Gebäuden. Ja, es geht ja jetzt erstmal um den Termin, dass wir quasi ein Meeting dazu machen, wie wir das organisieren. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel das Pulheimer Kulturzentrum, ist sehr schön, können unterschiedliche Räume gemietet werden, unterschiedliche Größen, ist natürlich die Frage jetzt Termin. Ne? Der Termin ist ja 1.2. Dezember. Erstmal jetzt nur Orga-Meeting, können wir das machen nächste Woche, ich sag mal 19.30 Uhr am Dienstag? Ich sag plus eins. Und ich setze es dann mal auf die AGÖA-Liste und vielleicht auch auf, ich weiß nicht, ob es AG-Events-Listen oder irgendwas gibt, auf die NRW-Liste will ich es nicht setzen, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel andeuten dann. Lass uns das mal, also ich kann wahrscheinlich nicht früher, aber ich bin da jetzt auch nicht so wichtig, aber lass uns das mal ruhig in kleinerem Kreis organisieren. Das ist richtig, aber trotzdem war es jetzt hier angesprochen, das ist mir wichtig, dass jeder weiß, das wird auch hier hinkommen, das ist ja auch vielleicht gar nicht so uninteressant, gegebenenfalls dann was auszumachen. Der ein oder andere kennt ja auch Leute vielleicht irgendwie privat, wenn wir einen sehen oder so, also das ist jetzt bei uns gelandet. Ich denke, das ist auch eine ganz ja gute, erfolgreiche Sache der Zusammenarbeit, denn es gab ja eine Zeit, wo quasi aus NRW auch gar keiner mehr groß auf diesen Treffen war und schwupp ändert sich die Welt ein bisschen und ich glaube, da gibt's auch jetzt, ich sag mal zumindest, die Anfänge der guten Zusammenarbeit mit den anderen Ländern vielleicht eh schon, aber auch auf der Bundesebene und klar müssen wir dazu irgendwie auf der Liste kommunizieren, telefonieren, machen, Leute anrufen, Hotels anrufen und. Aber Vorschläge kann man sicherlich dann Anfang nächster Woche dazu nochmal bringen und in der Zwischenzeit würde ich sagen, suchen wir so die Rahmenbedingungen, denen zusammen, setzen das hier mit auf die ins Pad, sodass es im Protokoll drin ist. Und käme denn Pulheim überhaupt in Frage oder ist das zu weit von Düsseldorf weg? Ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Kann ich auch nicht sagen jetzt. Ich würde mal tendenziell tippen, wenn wir was Besseres hier oder wenn wir was gleich Gutes hier finden, wäre es eher zu weit. Aber will das auch nicht ausschließen, weil, weißt du, man kann es ja, wo ist die Entscheidung, wie, ich weiß nicht, ob der ein oder andere jetzt schon hingegangen ist und selber in Düsseldorf Zimmer gebucht hat, weil er weiß, dass es ist, ich hoffe mal nicht. Da ist aber auch noch offen quasi wirklich der Austausch mit den Leuten vom Bund, die es organisieren. Wie gesagt, also ich weiß es nicht. Achim, kennst du jemanden, der Sperling ist, der das immer organisiert hat im Vorfeld schon mal? Nein. Okay, den müssen wir mich auch dazu kontaktieren. Ja, letztendlich ist die Frage, es gibt ja in dieser Pulheimer Halle jede Menge Räumlichkeiten. Soll ich dann irgendwie mal anfragen, ob 1., 2. Dezember was frei ist überhaupt? Das kann ja nichts schaden. Anfragen kannst du auf jeden Fall, weil es ist eh unwahrscheinlich so kurzfristig, deswegen frag. Haltet ihr das für sinnvoll, wenn man trotzdem mal rumfragt, Düsseldorf und plus minus 20 Kilometer drumherum sowas, damit ihr nächsten Dienstag dann was zu besprechen habt? Ja, wenn da einer Ideen hat, Input hat, gerne. Also ich halte Düsseldorf für fast alternativlos, weil man das nämlich noch ganz gut mit einer kurzen Begehung des Landtags verbinden kann. Genau, das war ja auch die Grundidee schon zu der Zeit, als das in Ilmenau vorgeschlagen wurde. Nur bitte das Wort alternativlos nicht zu viel gebrauchen. Ja, das war, glaube ich, war ja auch immer alle verstanden, Achim. Ich muss an meiner Ironie noch arbeiten. Nein, es war mir schon klar, dass du jetzt als Angela hier auftreten wolltest. Es beißt sich etwas damit, dass man den Dienstagtermin erstmal klein halten möchte oder ob man doch quasi die Düsseldorfer informiert und sagt, Leute, das steht an, habt ihr Ideen? Ne? Na, das passiert ja in Düsseldorf. Sowas passiert in Düsseldorf eh von selber, glaube ich. Okay. Und hier sind auch, glaube ich, drei mindestens da. Und wenn man jetzt die plus 20 Kilometer nimmt, sind wahrscheinlich so 5 oder 6 hier drin. Und dann ist der Rheinkreis Neuss und Mettmann und so weiter ja auch schon wieder involviert und da gibt's reichlich Möglichkeiten, wo man das machen kann. Und einen Tag vorher spielt die Fortuna. Komm, lass uns ein bisschen konzentriert wieder im Text machen, sonst sitzen wir hier um einen Uhr noch. So sehe ich es auch. Damit ist das, ich sag mal, hinreichend für heute behandelt. Es gibt ein Orga-Meeting nächste Woche um 19.30 Uhr dazu. In der Zwischenzeit Links, die aus der, ich sag mal, Kommunikation darüber jetzt schon vorhanden sind, die ich hier noch nicht reingeschrieben habe, packe ich hier mit ins Pad rein und alles Weitere dann über die regulären Listen und Kanäle. Und trotzdem freue ich mich aber, dass das hier geklappt hat und ich denke mal, wir kriegen hier auch ein gutes Meeting hin, oder wie denkst du das ein? Ja. Sehr gut. Nächster Punkt. Oder gab es hierzu jetzt noch Bedarf? Reda, danke. Nächster Punkt. Meltwater Echobot hatten wir hier nochmal hingepackt. Nächste Sitzung. Also sprich, heute ist diese nächste Sitzung. Das kann ich ja mal rauslöschen. Gibt es da einen neuen Stand? Ich glaube, der Engelbert war derjenige, der da Kontakt gehalten hatte zum Vorstand auch, oder? Ja, Engelbert wollte sich drum kümmern. Das ist richtig. Ja, aber er hatte auch irgendwie gewartet bezüglich Entscheidung, Kündigung. Ist es kündigt und so weiter. Ich weiß nicht, ob der Daniel was drüber weiß und ob ihr dazu was verabschiedet hat schon. Hä? Sprich mich gerade an. Ja, bezüglich irgendwie Meltwater, Echobot, habt ihr da irgendwie mal was oder irgendwas bisher? Da wies mich gerade ich auf dem falschen Fuß. Okay, jetzt habt ihr irgendwas verbockt mit einfügen. Nee, gut, dann schreibe ich hier einfach nochmal nächste Sitzung hinter und pack's nächste Woche nochmal mit drauf. Dann ist der nächste Punkt hier. Agenda-Setting-Konzept muss überarbeitet und weiterentwickelt werden. Ich weiß nicht, wer es eben draufgepackt hat. Wahrscheinlich Radbert. Der Radbert. Aber schieben wir auch auf nächste Woche. Schieben wir auch mal auf nächste Woche. Okay. Eine Anmerkung dazu hätte ich. Ja. Bitte beteiligt euch und meldet euch bei mir wegen dieser GEMA-weiten, landesweiten Aktion, die ich da mal auf der NRW-Liste und Infoliste gepostet habe. Du bist am Schirm, ja. Das wäre ganz super, da ein bisschen Feedback zu bekommen, weil ich habe echt bisher nur 3 Antworten bekommen und auf der Basis kann ich einfach nicht davon ausgehen, dass das irgendwie funktionieren könnte, weil allein kann ich das nicht handeln. Danke. Da hast du recht, ja. Daniel, kurze Frage wegen deiner Mail. Sollen wir das heute hier noch behandeln? Das müssen wir jetzt nicht heute explizit behandeln. Das war einfach nur Hauptsache, du hast dich auf dem Schirm irgendwie und kannst mir da irgendwie heute Morgen irgendwie zumindest mal ein Statement so abgeben, das wird reichen. Das jetzt gerade zu Thema Agenda-Setting, dass du es dazu gerade gesagt hast, das ist richtig dort oder ist es ein eigener Punkt? Nee, es ist also im Prinzip eine Möglichkeit des Agenda-Setting, weil die GEMA-Geschichte, die wird ja mindestens bis ins nächste Jahr hinein laufen, weil ja auch der Termin verschoben ist jetzt mittlerweile auf irgendwie Mitte des Jahres, dass es in Kraft treten soll und die Verhandlungen, die werden ja auch noch heiß werden, sodass es durchaus sein kann, dass es auch nochmal weiter verschoben wird, sodass das ist eigentlich ein schöner Punkt fürs Agenda-Setting. Okay. Grundsätzlich, dass quasi das als Punkt nochmal auf nächste Woche verschoben wird, finde ich ganz gut. Denn ich habe dazu mal Kritik gehört auch, dass es eigentlich ein Thema wäre, was eher so vom Vorstand auch ausgehen müsste. Jetzt sind wir ja natürlich mit dem Vorstand in Kontakt. Es ist ja auch jetzt jemand da und in der Regel vielleicht auch noch mehr. Aber nächste Woche macht, glaube ich, mehr Sinn, weil... Ich glaube, wir müssen jetzt hier durch die nächsten Sachen noch durchkommen. Genau, ein bisschen spät jetzt dafür. Okay. Dann aus dem Request-Tracker. Das sind zum Teil kleine Sachen, ist ein bisschen gemischt, hier eher chronologisch. Vielleicht können wir da ganz schnell durchspringen. Es gab eine Anfrage von einem Unternehmer, der hat einen Link gepostet zu einer eigenen Sache, wo er sich zum Mindestlohn geäußert hat. Das ging darum, dass das Land Nordrhein-Westfalen oder auch allgemein Behörden in ihren Ausschreibungen Leute natürlich bevorzugen, die billiger sind und im Endeffekt dann Firmen bevorzugt werden, die gegebenenfalls auch ganz geringe Löhne zahlen. Ist einfach ein Thema gewesen, weiß ich nicht, ob das für uns hier interessant ist, ob wir es uns irgendwo mal hinlegen. Konkret wüsste ich jetzt nicht, ob wir dazu irgendwas machen sollten. Frage also ist auch eine an den Thematik, Achim, Thematik für eine kleine Anfrage. Antworten. Nicht unbedingt, aber es ist ein Argument, auch wenn man auf so einen Blogbeitrag kann man ja auch mal verweisen, wenn man in irgendeiner anderen Diskussion ist. Insofern würde ich auch bitten, jetzt aus Fraktionssicht, das vielleicht an Thorsten Sommer und Olaf Wegner weiterzuleiten. Okay. In der Zwischenzeit, ich notiere es hier mal kurz, vielleicht Achim, wie gehst du üblicherweise mit diesen RT-Anfragen, wenn von Bürgern halt Dinge kommen? Das entscheiden wir immer im Einzelfall, oder? Ja, völlig unterschiedlich, kommt immer auf den Fall an. Also mal bitte ich jemanden von der Fraktion, mal beantworte ich was selbst, mal gebe ich es an den AK weiter. Okay, denn der hat da auch einiges zu geschrieben. Du antwortest den Leuten dann auch nochmal immer direkt, dass du es weitergeleitet hast oder so, oder auch halt im Einzelfall dann? Nee, eine Antwort kriegen ja nicht immer. Also, dass sich einer um die kümmert, das kriegen sie immer als Antwort. Also außer mit Ausnahme jetzt dieses Autoresponders, der ja sowieso kommt, schreibe ich immer noch mal irgendwie ein oder zwei Zeilen. Okay. Denn in dem Fall ist es so, dem habe ich noch nicht zurückgeschrieben, obwohl der wahrscheinlich jetzt schon eine Woche drin hängt, waren aber auch einige Sachen. Dann würde ich es mal weiterleiten an Toso und Olaf. Und wobei der Link scheint nicht mehr aktiv zu sein, da habe ich gerade mal drauf geklickt, da kommt eine Fehlermeldung. Na, ich glaube, du musst den Rest von unten aus der zweiten Zeile mit dazu kopieren, wenn. Ah ja, okay. Okay, nächstes Ding, Pressemitteilung, Glasverbot, Grevenbruch. Einer von denen, die da mit dran beteiligt waren, war, glaube ich, der Infosocke, der ist jetzt aber stumm gestellt. Es gibt ein Pressepad, es ist da eine PM drin, die hatten mich darauf angesprochen, dann gab es ein längeres Gespräch zu, was machen wir da, ist das nicht was auf das Land? Ich habe gesagt, stell's mal vor, wir besprechen es hier mal drin. Die PM, die da drin steht, ist, soweit ich weiß, dort veröffentlicht worden, lokal. Ich habe die gehalten für etwas lang, weil es nicht so schnell und einfach ist, das zu verstehen. Ich weiß auch nicht, ob wir es jetzt hier ausführlich dann behandeln müssen. Es geht darum, dass halt auf dem Volksfest Glasverbot dort eingeführt wurde, ohne dass das in irgendeiner Weise, ich sag mal, belegbar oder begründet gewesen wäre durch die Stadt, warum das tatsächlich sicherer ist, etc. Weiß nicht, ist das ein... Das ist ein lokales Thema. Also sollte man erstmal lokal aufhängen, weil solche Verbote sprechen üblicherweise die Ordnungsämter der entsprechenden Städte aus. Okay. Vielleicht können wir es dazu notieren. Grundsätzlich habe ich ja gesagt, klar, pack's mit drauf, schick's mir an die an den Request-Tracker, deswegen ist es auch hier mit drin. Dann geht's nicht verloren und wir können kurz drüber sprechen und wir gegebenenfalls sowas dann auch aufnehmen. Gibt's da noch einen oder anderen, wo der irgendwie eine Meinung dazu hat, beziehungsweise irgendwie das auch von sich aus in der Stadt kennt? Ich weiß, Bochum war ja, glaube ich, auch mal sowas. Also ich denke, wir sollten darüber berichten, wenn das bei denen in irgendeiner Form positiv läuft, weil dann ist es auch exemplarisch für andere. Und dass wir jetzt da irgendwie geklagt haben oder sowas, denke ich, ist erstmal nicht landesweit relevant. Okay, speziell hier im Fall Hintergrund ist, dass der Landesverband, soweit ich weiß, vielleicht kann der Daniel mich da noch kurz unterstützen. Ja. Ihr habt da, ich sag mal, Geldwürge gegeben, falls sie es irgendwie nicht bezahlen können oder falls da Klagekosten aufzukommen oder sowas. Den Satz zum Anfang, worum es ging. Ich bin hier parallel noch mit leider okay. viel anderen Sachen beschäftigt. Glasverbot. Achso, die Sache. Okay, was ist damit? Da habt ihr als Landesverband beschlossen, denen finanziell Unterstützung zu geben, falls die da klagen oder Klagekosten oder sowas. Nee, haben wir nicht. Wir haben lediglich das VKV-Budget für Neues freigegeben. Ah, okay, dass die es nutzen dürfen, was sie eh haben. Okay, alles klar. Gut, also ist es auch von dort aus klar ein lokales Thema gewesen. Genau, ja. Okay, nächster Punkt. Piraten gegen das Leistungsschutzrecht. Da hatten Achim und ich irgendwie kurzes Telefonat, glaube ich. Das hat dazu geführt, dass nach der letzten Sitzung, da hatten wir nämlich ja diesen Request-Tracker-Eintrag drin, wo keiner wusste, ist das echt oder will da einer irgendwie mit dem Namen Bruno Kramm irgendwie uns mit ins Boot holen? Nein, das war echt. Es gibt diese E-Petition zum Leistungsschutzrecht. Die ist auch ziemlich schnell sehr viel mitgezeichnet worden. Frage ist, machen wir da nochmal extra was zu? mal in die Runde. Okay, sind noch alle da? Ja, ich suche gerade den Link dazu, zu der Petition selbst. Ah, die Petition selbst ist, glaube ich, gewesen. Moment. Ich hab's. Also eine E-Petition benötigt 50.000 Unterschriften, um im Bundestag behandelt zu werden. Von daher sollten wir da vielleicht schon auch nochmal darauf hinweisen, dass hier aus NRW noch ein paar mehr Unterstützer dazukommen. Genau, es ging in den ersten zwei Tagen also wirklich massiv hoch. War ja bei 5.000 zuletzt gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt steht. Genau, und ist dann ein bisschen abgeflacht, weil sie auch nicht so einfach sich selbst erklärt, wenn man drauf guckt. Also wir können Folgendes machen, wir können da nochmal eine landesweite PM so rausschicken, die Bundes-PM nehmen, ein bisschen verschlanken, das ist aber jetzt nichts Wildes, das kann ich zwischendurch mal irgendwann machen, wenn das okay ist. Ja, ja. Vielleicht dann einfach irgendwie im Laufe der Woche oder irgendeinen Tag jetzt oder... Ja, ich guck mal dann irgendwie Donnerstag oder so. Also Stand ist ja jetzt 5.520, das heißt also jetzt in den letzten zwei Tagen ist da nicht mehr so viel passiert. Gut. Nächster Punkt. Allgemein Rückläufer von PMs. Nimmst du die immer direkt raus, Achim, aus dem Verteiler, aus dem Presseverteiler? Es kommt auf die Antwort an. Also wenn da wirklich ein Failure steht, dann warte ich nochmal einmal ab, weil manchmal diese Failures auch kommen, weil die Mailbox voll ist. Beim zweiten Mal schmeiße ich sie normalerweise raus, beziehungsweise ich habe jetzt zweimal auch telefonisch nachgefragt. Das war einmal Handelsblatt und einmal DAPD. DAPD hat mir einen anderen Ansprechpartner genannt, Handelsblatt wollte nicht mehr. Also Handelsblatt kriege ich immer noch über einen allgemeinen Verteiler, aber ein ganz bestimmter Redakteur war das halt, der da nicht mehr arbeitet. Gibt's die denn wieder im Moment? Ja, ja. Es gab zwei, drei Dinger. Die sind auch jetzt noch drin. Ich habe sie auch noch offen gelassen. Wenn das völlig klar war, habe ich es auch selber gemacht, auch Leute selber aufgenommen. Nur immer, wenn jetzt mal sowas auftauchte, wo ich jetzt nicht Bescheid wusste, habe ich gedacht, pack's hier kurz drauf, kann man kurz drüber reden, kriegen eine Menge Leute mit. Gibt vielleicht den einen oder anderen Lerneffekt, nicht nur für mich. Und da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Da darf sich auch gerne der ein oder andere, der den Zugang hat, beteiligen, auch an ich sag mal, dem Request-Tracking. Also beim nächsten Punkt, während du noch schreibst, bei dem Mohammed-Film mediale Zurückhaltung ist geboten. Ich habe heute Morgen, da bin ich gerade sozusagen, habe ich das Radio angemacht, den Beitrag mit Ali Cologne gehört. Das waren bestimmt 4 oder 5 Minuten und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Also diese Schulte Loh, die da morgens ist, die ist ja mal ziemlich frech, hat ihn da auch ziemlich sozusagen unterbrochen an bestimmten Stellen, aber Ali ist da wirklich sehr ruhig geblieben und hat das wirklich hervorragend präsentiert, das Thema. Okay, das habe ich jetzt gerne. Ja, von der Uhrzeit war das irgendwie so 7:50 oder sowas gewesen im WDR 5 Morgenecho. Okay, ich habe es da noch nicht gehört, hört sich gut an für mich. Speziell zu dem Punkt, was ich mit dem Punkt eigentlich gewollt habe, passt es nicht. Das heißt, wir müssen es, wenn dann irgendwo, vielleicht kannst du es irgendwo als Feedback quasi zu dem Presseecho von diesem Interview notieren, Harald. Denn der Punkt, der nächste, Mohammed Film, ging mir eh drum. Ich hatte das selber mal verlinkt, habe solche Sachen vom Kulturrat auch in der Regel weitergeleitet an den AK Kultur. Jetzt aber so, da kommt extrem viel. Sollen wir da mal ein Opt-out machen, Achim, oder ist das schon lange so und wie gehst du damit bisher um? Ich habe die bis jetzt immer weggeklickt, beziehungsweise den einen oder anderen gelesen, wenn er interessant war. Genau, das ist auch schwierig formatiert, man muss da irgendwie reingehen und da rumsuchen. Ja, genauso habe ich es auch gemacht. Vielleicht schreiben wir da mal, weil wir kennen ja auch die Seite und so weiter, schreiben wir da auch mal eine Mail, würde vorschlagen und lassen uns von dem Verteiler nehmen. Wie sind die überhaupt auf uns gekommen, weißt du das? Nö, keine Ahnung. Ja, ich sehe jetzt nicht ganz so tragisch an. Also ich kann sowas auch schnell wegklicken. Okay, dann schreibe ich einfach rein, nach Bedarf irgendwie weiterleiten oder mal mit reinnehmen, Sitzung. Okay, jetzt sind noch ein paar Sachen da. Ich brauche mal 3 Minuten Pause gerade. Ich weiß nicht, ob ihr weitermachen wollt in den Punkten in der Zwischenzeit oder ob wir es alle mal kurz machen. Wir haben nicht mehr so viel. Ja, ich brauche mal kurz 2-3 Minuten eben. Jo, gib Gas. Ich hole mir auch eben Kaffee. Alles klar. Bis gleich. Hat sonst jemand das gehört von Ali heute Morgen oder auch auf anderen Sendern? Also ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe mir den Beitrag angehört, der ist so 6-7 Minuten sogar lang und ich habe auch mit ihm heute telefoniert. Gut. Also ich fand, es hat er sehr gut gemacht, auch wie er sich dann vorgestellt hat, noch als eben irgendwie Sprecher für Religion und Dings der Piratenpartei und war irgendwie sehr, sehr entspannt die Aktion für ihn. Obwohl das ja schon Stress ist, da morgens ein Interview geben zu müssen. Da ist man 2 Minuten weg und ihr seid einfach fertig? Nee, wir haben gerade mal eine kurze Pause gemacht, so zum Kaffee holen etc. Okay. Ich bin aber gerade jetzt wieder da auch und würde dann mit sonstigen Themen gleich weitermachen. Achim, auch wieder da? Okay, noch nicht. Dann Achim doch auch wieder da? Nee, ich. Achso, Patrick ist auch wieder da. Okay, dann würde ich in der Zwischenzeit, bis der Achim wieder da ist, kurz alle bitten, nochmal jetzt auch über das Protokoll jetzt und gleich auch drüber zu schauen, gegebenenfalls das ein oder andere zu ergänzen, wenn vielleicht irgendwie was unklar ist oder eine Frage, noch rechts in den Chat posten. Na, ich lese mir gerade irgendwie noch so ein paar Postings auf der AGÜA-Liste an. Ja, ich muss sagen, also was wir eben besprochen haben und was du auch dann noch geschrieben hast um 7:45, halte ich das irgendwie für am sinnlichsten, den Film halt genauso wie die Reaktionen, die gewalttätigen Reaktionen darauf total, also wirklich vehement zu verurteilen, aber das Verbot eben wirklich anderen überlassen, keine verbietende Partei. Okay. Ja, dann zu dem Thema, ich glaube, ich werde da auch vielleicht noch ein bisschen mitarbeiten später. Da machen wir dann am Ende der Sitzung nochmal aus, wer wo wann sich dazu treffen kann zu der PM. Achim, wieder da? Okay, ich würde vorschlagen, da das jetzt so ein paar Punkte sind noch, machen wir trotzdem mal weiter einfach. Sonstige Themen. Die Seite www.piratenparteinrw.de braucht dringend redaktionelle Bearbeitung. Wir von der AG Technik, sehe ich. Ich glaube, der Robert hat es reingeschrieben. Und willst du selber zu dem Punkt was sagen? Oder darf ich dem vorgreifen, dass seit ein paar Wochen, eher schon zwei, drei Monaten jetzt geplant ist, die Seite zu verändern? Und offen dazu ist meine Einladung an den Danielsan und den Darkwind, um dazu ein, ja, mal Meeting, Mumble oder was zu machen, um so die nächsten Schritte dafür festzulegen, dass sich da schnell was dran ändern kann. Vielleicht ein paar Worte von der AG Technik, vom Florian dazu. Ich wollte im Wesentlichen nur daran erinnern, dass es die Webseite noch gibt. Ab und zu schlägt bei uns mal eine Nachricht ein, wo irgendjemand wieder was Falsches gefunden hat, was korrigiert werden müsste. Aber das meiste ist eben redaktionell und dann müssen wir die Finger von lassen. Wenn es dann mal zu schlimm ist, auf das wir aufmerksam gemacht werden, dann unternehmen wir schon mal was, wie die Geschichte jetzt mit der Wahlkampfgeschäftsstelle, die da unter der Fraktion als Ansprechadresse stand. Das haben wir dann, oder vielmehr der Andreas hat das dann rausgeschmissen, aber sozusagen, da muss einfach irgendwie langsam mal was auf die Beine kommen. Okay, dem stimme ich dir zu. Jetzt weiß ich nicht, ob der Daniel noch dabei ist, oben gerade zuhört. Hast du einen Terminvorschlag, wo man da mal sagen kann, wir setzen uns mal zusammen und zurren fest, wie die Webseite sich kurzfristig so entwickeln kann, dass halt diese Trennung Fraktion, Verband klarer wird, dass die alten Sachen aus dem Wiki, die rüber müssen, mit rüberkommen auf die jetzige NRW-Seite etc. Okay, Daniel Zahn, im Moment wohl nicht am Mikrofon. Doch, ich bin wieder da. Du bist wieder da. Hast du einen Terminvorschlag, wo wir uns, weil das offen ist und ich eigentlich beim letzten Mal gesagt hatte, ich lade euch quasi ein, dich und den Darkwind, den Alex, um ein Meeting zu machen zur Webseite. Sprich, Fraktionssachen trennen raus, das, was als Landtagswahl noch dasteht, von dem einordnen, Menüs und so weiter ändern und Sachen aus dem alten Wiki, beziehungsweise überhaupt Sachen aus dem Wiki mit auf die Seite bringen. Oh Gott, hört sich nach Arbeit an. Nee, das wäre nicht die Sache, es wäre die zeitliche Koordination eher. Genau. Ja, ich bin ja prinzipiell eher, glaube ich, freier als Alex. Also ich bin mir nicht so sicher, mach mit ihm am besten einen Termin aus, in einem Gespräch, Podcast, was auch immer, und ich werde es schon irgendwie schaffen, dazu zu stoßen, um das mal Ganze mal so aufzuräumen, mal zu überdenken, überarbeiten. Okay, dann würde ich das mal so offen stehen lassen, wie es hier steht, offen. Ich lade euch dazu ein. Allerdings, ich würde gerne dazu halt jemanden von der Technik auch noch einladen, denn ich glaube, einige Änderungssachen können wir gar nicht machen. Selbst, glaube ich, die WordPress-Admins nicht, bin mir aber nicht sicher. Vielleicht kannst du nochmal, Florian, kurz was dazu sagen, was es bedarf, quasi auch an der Menüstruktur vorzunehmen. Also, soweit ich weiß, zumindest was meinen Zugriff angeht, habe ich da eigentlich volle Rechte. Und das Problem ist jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfach, erstmal einen Termin in den Raum zu schmeißen und uns konkret anzuschreiben, dann am, keine Ahnung, XX wollen wir das und das machen, funktioniert meistens besser. Also einfach was festlegen und dann kriegen wir schon irgendwie hin, das auch dafür uns die Zeit zu nehmen. Ich schätze auch, dass Alex weiß, wen er dazu nehmen muss. Die Frage geht eigentlich sozusagen erstmal dahin, dass die unaktuellen Sachen von der Seite schon mal weggenommen werden. Sich da jetzt mit dem Umzug vom Wiki, das wird Ewigkeiten dauern, da nicht zuzuballern. Aber ich habe halt den Verdacht, es wäre nötig, einen Aufruf zu machen, die Website AG wiederzubeleben oder sowas. Da scheint ja im Moment einfach nur gar nichts zu laufen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du was sagen kannst dazu. Es gibt die AG Technik, das ist klar. Ihr kommt theoretisch an alles dran, habt alle Passwörter und könnt alles offenschalten. Was ist mit der AG Website, die Skip und dazwischen steht? Gibt's die noch? Sagen wir haben keinen Kontakt zur AG-Website schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und wenn ich auf die Mailingliste gucke, dann ist die einzige Mail in den letzten Monaten gewesen, dass der Unterstrich sagt, er hat leider keine Zeit mehr zum Mitarbeiten. Ja, also de facto gibt's die nicht mehr. Dann ignorieren wir die jetzt, die AG-Webseite. Zu Sebastian Kreuz kann ich gut sagen, dass er wahrscheinlich so in 2 Wochen wieder auftaucht. Er ist mit seiner Diplomarbeit, heißt das nicht mehr, ne? Sowas ähnlichem durch. Genau. Der war ja auch zum Teil hier mit drin, zum Teil in der AG-Website. Also das heißt, im Zweifelsfall kontaktieren wir die Leute direkt einmal mit, die ich so finde. Also kurz, damit da kein Missverständnis auftaucht. Ich nochmal unterscheiden zwischen dem alten Portal und dem neuen Portal. In dem neuen Portal hat ein Admin, also jemand, der Adminrechte hat. Ich habe auch Adminrechte, so ziemlich alle Rechte. Das heißt, auf der neuen Seite kannst du so ziemlich alles verändern, was du willst. Auch die Menüstruktur. Ich glaube, da gibt es so ganz, ganz wenige Ausnahmen, die direkt auf Konsolenebene gemacht werden müssen. Auf der alten Webseite ist es aber anders, weil bestimmte Seiten gesperrt sind. Zum Beispiel der Pressebereich. Da habe ich Zugriff, da hat der Alex Reinsch drauf Zugriff und ich weiß nicht, wer noch. Und mir ging es damals in der Diskussion, als ich sagte, lass uns den Alex Reinsch damit reinholen, um die alten Webseiten, also die im Prinzip vom Wiki umgeleitet wurden, auf das alte Portal, dass man das durchforstet und überlegt, also zum einen sagt, das wird jetzt umgeleitet komplett aus neue Portal und die wichtigen Seiten daraus, die noch existieren, in das neue Portal überträgt. Genau, und ich glaube, wenn wir zurückgucken in die Protokolle, ist es ungefähr 3 Monate her, kurz nach oder noch länger her. Und auch damals habe ich schon mal gesagt, ich mach's. Ich habe auch ihn, glaube ich, damals schon 1-2 Mal angerufen. Und irgendwie haben wir es nie hingekriegt. Entweder weil ich nicht zu hartnäckig oder hartnäckig genug war oder halt auch andere Dinge da waren. Sollen wir es mal so drin stehen lassen, dass ich dann jetzt mal rumschreibe nochmal, wer da mit dabei sein will, mal einen Termin vorschlage und wir dann einfach mal uns treffen und wenn es dann auch nur, was ist ich, Daniel und ich sind oder der Achim noch dabei oder wer auch mag und wir dann ein paar Sachen rausschmeißen und ja, mach das mal und dann Priorität, wenn Alex jetzt keine Zeit hat auf das neue Portal, dass im neuen Portal keine Wahlkampfdinger mehr drinstehen und dann erst im zweiten Schritt halt das alte Portal nochmal durchforsten. Okay, gut. Daniel, hast du da eine Zeit, wo du gut kannst? Wie gesagt, leg am besten irgendwas fest, okay. Möglichst abends und dann ist halt wesentlich einfacher, das wieder einzurichten. Okay, dann lassen wir es so drinstehen und machen wir es so. Nächster Punkt, Zipgate. Kurz nur... Kann man abkürzen. Ich habe es mir durchgelesen. Ich war gerade in Zipgate drin. Also Situation ist, ich habe jetzt wieder umgestellt. Ich hatte gedacht, das hätte einer von euch schon gemacht auf meine Telefonnummer. Okay. Was nicht geht, ist, dass wir alle 3 da rein können, weil der Zipgate-Account, den wir haben, der gilt nur für 5 Personen. Und wir haben jetzt schon 3 Vorstandsmitglieder, die im Bereich Vorstand da drin stehen. Früher waren es nur 2. Und 3 Leute von der Presse, der Daniel Düngel, der Michael Bark und ich. Jetzt sind es 3 vom Vorstand, erster Vorsitzender und die beiden Stellvertreter plus meine Wenigkeit. Also kann ich jetzt nur noch eine weitere Person mit aufnehmen, die dann in diese Rundschaltung der Düsseldorfer Nummer mit reinkommt. Ja, also Zustimmung, ja, bis heute lag es noch bei mir. Wie gesagt, also im Schnitt so 3 Anrufe am Tag, würde ich mal sagen, am Wochenende nicht. Auch skurrile Sachen wie irgendwie morgens um 8:30 will jemand mir Stellwände anliefern, das ging aber natürlich auch wieder zur Fraktion. Insofern, die meisten Anfragen kommen tatsächlich im Moment zur Fraktion, beziehungsweise könnte ich mal den Herrn sowieso sprechen und dann gebe ich den Leuten direkt die Nummer von der Pressestelle, beziehungsweise von den Abgeordneten selbst. Sollen wir da vielleicht auch auf der Webseite, auf der Presse-Webseite nochmal einen extra Link machen zur Fraktion oder einfach die Anrufe mitnehmen und dann... Beides. Du wirst eh immer wieder Leute haben, die eine Nummer finden und sagen, da rufe ich erstmal an. Okay. Und aber die Seite Zipgate selber, um zu gucken, wer da gerade aufgeschaltet ist oder sowas, da gibt's quasi keinen Zugang, den habt ihr oder gibt's einen Zugang, den ihr habt und Nee, wir haben da 5 schon, also ich habe auch Adminrechte da, deswegen ich habe das jetzt gerade mal umgeändert, was die Presse angeht und ich kann jetzt noch eine weitere Person anlegen, weil wir zurzeit 4 Personen angelegt haben. Okay. Warum setzen wir nicht einfach einen Asterisk PBX Server auf? Weil das damals, als unsere Berliner Nummer von einem auf den anderen Tag tot war und keiner wusste warum und uns in Berlin keiner helfen konnte, die schnellste Lösung war, Zipgate zu nehmen. War einfach ein Vorstandsbeschluss, das war während der Wahlen, das war irgendwie 4 oder 5 Wochen vor der Wahl und das ist dann halt damals mit einem Jahresvertrag gemacht worden. Gut, das ist ein Zipgate-Team oder was ist das? Das Ding heißt hier einfach nur Zipgate und wir haben einen Vertrag, also der heißt Zipgate 5. 5 für 22 Euro irgendwas im Monat. Du kannst halt mit 3 Rufnummern 5 Leute bedienen. Gut, meine Idee wäre es natürlich mit Absprache der AG Technik, dass man vielleicht einen kleinen Asterisk aufsetzt, die Nummern dort einpflegt und übers Webinterface dann vom Asterisk die Administration macht. Dann können auch definitiv mehr Leute hinzugefügt werden. Perfekt. Können wir gerne machen. Wie gesagt, ist eine Sache, die dann irgendwann spätestens für nächstes Jahr Januar anliegt. Sollten wir dann aber auch im Januar, Februar spätestens angehen, weil wenn die Bundestagswahlen sind und die Telefonnummer sich wieder 6 Wochen vorher ändert, ist das nicht so toll. Außerdem könnte man noch Ansagen machen, wenn Sie Fragen an die Fraktion haben, wählen Sie bitte folgende Nummer der Pressestelle. Um halt im Vorfeld schon gewisse Anrufer die Informationen mitzuteilen. Ja, Hals im Kopf, wie gesagt, ich bin immer für gute Lösungen. Ist jetzt nur, ich sag jetzt mal, also heute Abend einfach fehl am Platz, weil wir können jetzt nicht einfach nur angedacht. Das ist doch eine gute Idee. Rein aus Interesse. Asterisk schreibt gerade. Asterix. Rein aus Interesse, wen wollen die sprechen? Immer den Fraktionsvorsitzenden? Nee. Nee, das ist völlig unabhängig. Nee, es geht wirklich nur darum. Mir ging es jetzt nur darum, wo kann man einsehen, wer da gerade quasi auf der Nummer 1 ist oder der Nummer 2? Wie funktioniert das so ein bisschen? Was ist, wenn ich jetzt hier nach 3 Mal nicht drangehe? Ist es dann direkt beim nächsten? Oder landen die Leute auf einmal in meiner Mailbox, wenn die zu schnell sind? Nee, das war jetzt, du hast das Interface nicht gesehen. Sorry, das war jetzt auch mein, also wie gesagt, es ist zurzeit nur eine Person auf der Pressenummer geschaltet. Das ist mein Name. Aber mein Name war jetzt für die letzten 4 Wochen mit deiner Telefonnummer versehen. Okay. Und ansonsten ist es so, dass also je nach Handynetz da bis zu 30 Sekunden Verzögerung sein können teilweise. Also das habe ich beim Daniel Düngel erlebt, bei der immer irgendwie, bei dem hat 30 Sekunden später das Telefon geklingelt. Okay. Und also wer als erster dran geht, ist halt derjenige, der den Anruf dann entgegennimmt. Okay. Nee, denn sonst waren die Leute immer sehr freundlich, wussten in der Regel auch direkt, wo sie dran waren. Ich melde mich natürlich mit meinem Namen, weil ich wie auch andere Anrufe auf die Nummer bekomme. Aber das hat bisher überhaupt keine Probleme gegeben. Bis halt darauf, dass ein paar Sachen sehr gehäuft auftreten, sprich die Fraktionsanfragen und ja, sonst war es nur die Frage, wie wird das organisiert? Müssen wir da irgendwie noch Leute dazu nehmen und so weiter? Können wir einfach dann nochmal? Wir können mit eurer Zustimmung, also Engelbert und dir, können wir das jetzt erstmal so lassen. Ich kann mal gucken, ob ich einen von euch dann jetzt auch als Account einrichte zusätzlich. Aber ich kann jetzt das immer wieder öfter ans Telefon gehen. Also von daher ist das jetzt nicht das Problem und es ist ja jetzt nicht so, dass es im Moment brennt. Nee, dann lassen wir lieber ganz und wir überlegen mal, ob wir da nicht wirklich, ich sag mal, so eine Art Dummy-Account einrichten, den man dann wiederum zu mehreren nutzen kann oder so. Ja, du wirst die Weiterleitung. Das Problem ist, dass du immer nur pro Person, pro Account, der angelegt ist, eine Weiterleitung machen kannst. Okay, aber dann würde man im Zweifelsfall halt zumindest dann, ich sag mal, jetzt noch jemanden offen haben, der überhaupt in dieses System reinkommt, weil ich habe es noch nie gesehen, sonst muss es mir einfach irgendwann mal zeigen. Mach ich. Ich leg dich mal an als Account und dann sehen wir weiter. Okay. Ja, dann war das hier vermischt zurzeit, 3 Anrufe am Tag, Presse und so weiter, Landtagsmitarbeiter. Ja, nee, also das heißt, wir können gegebenenfalls da auch auf der Seite, auf der Webseite nochmal den einen oder anderen Link dazu machen und uns dadurch Anrufe ersparen. Ja, denn das ist halt meine Erfahrung jetzt gewesen in den letzten 3 Wochen, dass viel eigentlich direkt die Fraktionen sprechen wollen. Dann habe ich noch einen Punkt draufgesetzt, eben während die Sitzung lief. Antragskonferenz für BPT in Dortmund, würde ich auch einfach mal sagen, nehmen wir nächste Woche mal mit auf die Tagesordnung, wenn da keiner gegen was hat. Ich weiß auch nicht, ob der Begriff Antragskonferenz so richtig ist. Ich weiß nicht, wie die beschlossen wurden da vom Bundesvorstand. Das heißt, okay, glücklicherweise keine Gegenrede. Ja, dann haben wir noch so. Außer dass der Begriff Mist ist, ja. Okay, ich weiß nicht, dann schreib rein, wie er heißt. Ich weiß nicht, was die denn. Die haben ja dafür Geld gegeben, irgendwie für bundesweit solche Konferenzen oder wie sie sie nennen. Nee, kann ich nicht anders nennen, ist ja so. Aber, also, okay. Ja, und ich glaube, es gibt auch noch, ich schreibe mal Dortmund gegebenenfalls sonstigen NRW. So, nächster Punkt hatte ich drauf gemacht, Abmeldung Europa-Ticker, da im RT klappt nicht. Jemand eine Idee? Wenn nicht, dann schreibe ich die direkt nochmal an. Kann ich zu dem Punkt davor noch eine Frage stellen? Gerne. Irgendwo im Süden Deutschlands wollen Sie versuchen, einen dezentralen Antragskonferenztag zu organisieren und haben angefragt, ob wir in Nordrhein-Westfalen mitmachen wollen. Die Frage wäre, wollen wir da was organisieren? Wollt ihr euch da involvieren und trauen wir uns da draußen ein Event zu machen? Wo ist irgendwo im Süden? Egal. Saarland. Okay. Oh, ich hätte jetzt gedacht Bayern oder BW. Wenn es im Saarland wäre. Also grundsätzlich, wenn das jetzt von der Technik so eine Sache ist, wir streamen die Leute gleichzeitig und es ist eh gleichzeitig wie in Dortmund, weil ich glaube, diese Dortmund-Sache, da gibt's auch schon einen Termin und. Ist mir nur eben in den Kopf gekommen, dass ich es irgendwo gelesen habe, mit draufnehmen wollte. Jetzt habe ich es mit draufgenommen. Ich hoffe, es reicht noch, wenn wir das vielleicht nächste Woche mit besprechen. Ich habe es mal dazu mit notiert. Wäre das okay für dich? Ich muss mal eben kurz eine blöde Frage in die Runde stellen. Antragskonferenz, ist das ein anderes Wort für dezentraler Parteitag? Nee, das im Vorfeld zum BPT sind das Real-Life-Meetings zum drüber reden, was wollen wir mit noch an Anträgen irgendwie auf den BPT bringen und wie wollen wir da uns im gegebenenfalls schon vorher verständigen, da, ich sag mal, eine Vorauswahl zu machen, wie wollen wir das priorisieren, damit irgendwie der BPT schneller ablaufen kann. Das ist sozusagen TDPA noch vorher. Also bin ich verstärkt für, dass wir uns aus der Orga raushalten, weil wir genug zu tun haben in den nächsten Monaten. Genau. Also es geht ja darum, dass das noch vor jetzt dem BPT, jetzt steht es natürlich hier falsch, Antragskonferenz für BPT in Bochum, in Dortmund. Also das heißt, es soll vor Bochum noch eine Veranstaltung im Dietrich-Kreuning-Haus an einem Samstag sein, um, ich sag mal irgendwann im Oktober oder wann war das, um da nochmal Sachen vorzuplanen für den BPT. Und zwar gibt es dann solche sogenannten Antragskonferenzen in ganz Deutschland. Und nicht nur unbedingt an dem Tag, sondern also quasi zwischen jetzt und BPT. Ich würde aber trotzdem mal sehen, wir kriegen ein bisschen was darüber raus und besprechen es nächste Woche. Okay. Gut, der nächste Punkt ist eigentlich ein Dummy-Punkt. Ich habe so eine Ticker-Abmeldung nicht geschafft. Opt-out funktioniert über die Seite nicht. Ich probiere da mal diesen Verlag direkt anzuschreiben, bevor man da noch mehr macht. Da hatten wir uns entschlossen, Achim, diese Europa-Ticker-Sachen rauszuschmeißen aus dem RT. Ach, die kriege ich auch auf alle E-Mail-Adressen, die ich habe. Ja. Dann als nächstes gab es offen noch Kalender für anstehende Themen, habe ich gesagt. Ich gucke mal, was ich so an Kalender finde. Ich würde vorschlagen, wir machen tatsächlich einen Google-Kalender mal auf, wo wir potenzielle Themen und Zeitpunkte und Zeiträume reinschreiben. Einmal für sicherlich Events, aber dann auch für thematische Sachen, die irgendwann wieder aufpoppen, wo es klar ist, dass da... ich sag mal, dass zu bestimmten Zeiträumen relevant wird für die ÖA bzw. konkret Pressearbeit. Hat da jemand was dagegen, einen Google-Kalender zu nehmen? Ich würde dich bitten, mit Infosocke nochmal zu sprechen. Ich habe das nicht richtig mitgekriegt, aber ich war letztens irgendwo hier im Mumble, wo Infosocke gesagt hat, dass so ein Modul, was in die lokalen Blogseiten eingebaut werden kann, was sich also irgendwie sehr komfortabel anhörte, so in als Kalenderfunktion. Also der ist jetzt hier stumm geschaltet, aber solltest du einfach nochmal fragen, was das konkret ist, weil dann ist wahrscheinlich da schon was, es ist fertig, brauchen wir dann nur als Vorlage da einzubauen. Wenn der Patrick noch da ist, der kann uns vielleicht einen Satz von gestern wiederholen. Ah, genau, der war dabei. Ich bin dabei gewesen, aber ich habe jetzt gerade nicht genau mitbekommen, worum es ging. Also wieder die Kalender, Google Plus oder was auch immer Geschichte da. Okay, Hintergrund ist, wir brauchen den ja eigentlich gar nicht irgendwo in eine Seite einbinden, denn wir haben ja jetzt quasi als AG Öffentlichkeitsarbeit auch nicht irgendwie auf der NRW-Seite im WordPress unbedingt, denke ich jetzt mal zumindest, die Idee, da einen internen Kalender für Wiedervorlagen und sowas zu veröffentlichen. Also aber es ist machbar, auf jeden Fall. Ich habe nur mit Clemens Rücksprache gehalten, dass der so ein bisschen buggy ist. Aber wie buggy, habe ich noch nicht so in Erfahrung bringen können. Aber machbar ist es, meinte Infosocke gestern. Also ich weiß, dass es meinen Kalender eher gab, der auch während der Wahlkampfzeit sowohl, glaube ich, in Google gepflegt wurde, als auch auf der Seite. Achim, du erinnerst dich bestimmt, aber frag mich nicht, ob das der gleiche war oder ob die Sachen doppelt drin standen. Nee, es war ein Google-Kalender, den habe ich gepflegt, zusammen mit der Ines. Da haben die ersten 10 Abgeordnete waren es, glaube ich, maximal, aber es haben wirklich ernsthaft gepflegt, nur 6 oder 7 von denen, mit einem eigenen Account gearbeitet und dann haben uns die gegenseitig freigegeben und dann ist die HTML-URL ist dann eingebunden worden in die Portalseite. Okay. Ja. Zu sehen auf Piratenpartei Grevenbroich und Piratenpartei Hamburg.de, da ist er wohl auch eingesetzt. Der heißt All-in-One-Kalender. Also wir haben einfach nur den Google-Kalender genommen und unter den Einstellungen die HTML-URL rauskopiert. Ja. Sah nicht so schick aus, weil in dem WordPress-Blog, in dem Scheme, was da verwendet wurde, war die Spaltenbreite einfach zu schmal. Okay. Ja, auf, also auf Grevenbruch, die Seite, da kriegen wir das ganz gut hin. Das kann man wohl anpassen mit diesem Plugin. Mal abgesehen von der Darstellung rein jetzt zur Orga für uns intern, weil beim letzten Mal darüber gesprochen wurde, dass ja diese Fracking-Sache tatsächlich irgendwo untergegangen ist, weil sie keiner auf dem Schirm hatte. Weil die Idee, wir machen einen Kalender, wo Sachen reinkommen und den alle kennen. Meine Idee war halt jetzt dann zum Anfang oder zum Start einfach einen Google-Kalender dafür zu nehmen, weil Google auch so viele Leute benutzen, man sich damit ein bisschen auskennt. Sollen wir das mal so machen, dass da einer einen erstellt und wir einfach mal alle Sachen reinpacken, die wir für die nächste Zeit auf dem Schirm haben und gegebenenfalls dann die Sachen einmal migrieren. Bin ich für. Engelbert hat gestern Abend schon einen provisorischen angelegt, unter seinem Namen allerdings. Ja, dann nehmen wir den doch und da er jetzt leider nicht dabei ist, schreiben wir ihn trotzdem mal rein als den, der ihn dann in richtig anlegt, oder? Ja. Okay, dann haben wir für nächste Woche jetzt noch draufstehen, schon verbindlich diese Sache mit den Kandidateninterviews. Der Bernd ist gerade weg, glaube der, ja, der extra Tobi selber auch, zeichnet ja aber auf und hört sich vielleicht hinterher nochmal kurz an. Also nächste Woche wird dann auch das Thema sein. Und damit wäre die Tagesordnung jetzt erstmal am Ende. Ist der Daniel Sun jetzt weg? Ja, der ist ganz scheint gerade rausgesprungen in der Sekunde, ne? Nee, oder eben schon vorher. Ist das so? Okay. Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt noch was kurz aus, bevor wir schließen zum Was ist mit der PM? Direkt gleich noch in den Raum danach, morgen früh um 5, wann auch immer, oder nur ein Pad aufmachen, Vorschläge? Noch als Teil der Sitzung, weil ich muss jetzt weg und ich könnte den Extra-Tobi aufzeichnend jetzt noch kicken. Ja, das wäre nett. Dann würde ich jetzt, wenn niemand was dagegen hat, einmal von 3 zurückzählen. 2... und 1 und dann die Sitzung für heute um 0.10 Uhr schließen. Vielen Dank. Nächstes Mal beginnen 21 Uhr nächste Woche. Vorher um 19.30 Uhr zum Thema Presse, Bund, Presse, Bund, Länder, Pressetreffen. Und ja, vielen Dank für eure Geduld und bis zum nächsten Mal. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.